Dann herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Pixel und Plastik. Ja. Ja. Geil, wie im Fernsehen. Liebe schön, Zuschauer. Liebe Zuschauer. Habe ich Zuschauer gesagt? Ja. Ja, dann müssen wir nochmal machen. Ich wollte Zuhörer sagen. Achso, ich finde das eigentlich, wir können das auch ja? Einfach. Okay, ja, dann lassen wir das. Das ist schon okay. Denn es ist ja deine erste Folge als Moderator hier bei Pixel und Plastik. Ja. Und da kann man schon mal nervös sein. Da wäre ich auch nervös, ne? Bei quasi dem Einstand. Dem Podcast der Nation. Ja, mein Einstand quasi verdaddelt. Ja. Aber ja, gut. Wir haben damit gerechnet. Ja, dafür wurde ich geholt, ne? Engagiert. Richtig. Für Verdaddelung. Ja. Ja, wir haben heute das Thema Tetris. Richtig. Aber bevor wir mit dem Thema beginnen, möchte ich natürlich meine beiden Kollegen, die jetzt zu Hause sitzen, vor ihren Rechnern, fragen, wie es euch so geht. Ja. Zuerst? Dennis, fang du doch an. Ich? Fang du an. Okay. Ja, erstmal möchte ich mich, bedanken, ja, dass wir uns heute treffen und voll schön, dass du heute moderierst, lieber Herr Jeschke. Mir geht's gut, vielen herzlichen Dank. Ich habe immer noch Elternzeit, das heißt, ich muss nicht arbeiten und das ist natürlich immer eine großartige Prädisposition fürs Leben, so nicht zu arbeiten. Von daher kann ich nur empfehlen, kriegt Kinder und nehmt Elternzeit. Und danach ist alles scheiße, weil ihr seid nie zu Hause, weil ihr arbeiten müsst und ihr seht eure Kinder nicht. Das ist auch doof. Also, aber trotzdem gut. Weiß nicht. Man muss ja Geld verdienen. Sonst kann man sich nämlich keine Videospiele kaufen. Was ich gar nicht so viel gemacht habe diesen Monat. Ich muss mal zurückblicken. Wir haben März. Ich habe, glaube ich, weiß ich gar nicht, was habe ich denn gekauft? Irgendwie 2-3 DS-Spiele im Sale und ach, ich habe mir nochmal Fox and Forests bestellt bei Strictly Limited. Weil zweimal ist besser als einmal. Ja, vor allen Dingen, weil ich einfach gedacht habe, irgendwie habe ich jetzt meine Limited Edition gekauft und da ist irgendwie so ein Soundtrack drin und irgendwie, ich weiß nicht, ein Poster oder Sticker oder so, irgendein Kokolores, was ich sowieso niemals benutzen würde. Ich hänge das nicht auf, ich klebe die Sticker nicht irgendwo hin. Soundtrack kann ich mir auf Bandcamp anhören, wenn ich da Bock drauf habe oder was. Irgendwie kann ich die auch einfach eingepackt lassen. Und dann musste ich mir jetzt einfach nochmal das Spiel kaufen, um das zu spielen. Weil irgendwie auch affig ist, aber Und dann hättest du ja auch digital holen können, oder? Für welche Plattform hast du es geholt? Nee, das mag ich. Digital, also wenn es Physical gibt, dann will ich auch Physical haben. Für welche Konsole oder für welche Plattform? PS4 wieder? Okay. Ja, Switch war ja schon ausverkauft. Ah, okay. Hätte ich eigentlich lieber auf Switch gehabt, weil irgendwie ist das so ein klassischer Nintendo-Titel, weil der halt so unglaublich Super Nintendo ist, ne? Vom Feeling her. Oder Mega Drive halt, aber dann wäre halt so eine Nintendo-Konsole irgendwie so ein bisschen passender gewesen. Aber nee, habe ich mir jetzt für PS4 bestellt. Ja, und ansonsten habe ich gezockt relativ viel. Overcooked 2 mit der Sarah, also mit meiner Frau. Oh, auf Platin habe ich gesehen, ne? Ja, wir haben tatsächlich die Platin-Trophäe geholt und auch den DLC komplett durchgespielt, den Surf and Turf DLC. Und dann und das Seasonal Update auch, dann gab es noch saisonale Extra-Level. Also wir haben wirklich alles in dem Spiel gemacht, was geht, außer in jedem Level 4 Sterne zu holen, weil das ist wirklich zum Teil brutal schwer. Bei manchen Levels geht's gut klar, bei manchen Levels ist es echt schwer, oder man braucht irgendwie 3 oder 4 Leute, weil man sich so krass durchorganisieren und aufteilen muss, dass es eigentlich kaum sonst zu erreichen ist. Also brauche ich demnächst mal eure Hilfe. Aber da gibt's ja keine Trophäe für. Aber es ist ja trotzdem eine Errungenschaft. Ah, diese Zielspielte. Das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Also ich kann Overcooked 2 nur empfehlen. Ist wirklich noch besser als der erste Teil. Und ist geil. Und ich spiele gerade alleine Beat Cop. Das spiele ich um ein Review auf Welcome to Last Week, dem Indie-Game-Magazin, dem Online-Magazin von der Benja bei Instagram Frau_Lametta und Welcome to Last Week. Bitte alles mal auschecken. Um dort ein Review zu veröffentlichen für Beat Cop, das ist nämlich jetzt diesen Monat auf der PS4 erschienen, das gibt es schon länger auf Steam und das ist eine Art, ja, so 8-Bit-Hommage an an die 80er. Das spielt 1986 in Brooklyn, New York. Du bist Polizist. Ja, und du kriegst halt dann, also du bist halt, du wurdest geframed, du warst woanders, schon irgendwie in einem anderen Precinct oder so, warst du schon ein höheres Tier. Und du wurdest quasi angeschwärzt für einen Raubüberfall beim Senator. Du hast es aber gar nicht gemacht und jetzt musst du deinen Namen irgendwie bereinigen und musst gucken, dass du diesen Fall aufdeckst. Dann wurdest aber versetzt und da macht es jetzt nicht so viel Spaß, weil du halt erstmal so der Newbie bist. Ja, und du musst halt Parktickets schreiben und so ein bisschen dich mit den Locals irgendwie so anfreunden und so ein bisschen so rausfinden und raushören, wer ist hier so am Start, welche Mafia-Gang hat so die größte Macht und so weiter. Gibt es die Italiener, die Mafia halt. Und dann gibt es noch so eine Ghetto-Gangster-Gang irgendwie, die heißt The Crew. Und dann kannst du dich halt bei, entweder mit beiden oder mit einem von beiden kannst du so anbandeln oder du kannst halt super guter Bulle sein und kein Schmiergeld annehmen und irgendwie auch die Mafia und The Crew halt irgendwie auch die ganze Zeit nur anschwärzen. Aber die sind halt auch irgendwie krass drauf, also musst du eigentlich um dein Leben fürchten und weiß nicht. Sehr charmant gemacht, sehr witzig und tatsächlich auch einigermaßen deep, so von den ganzen Charakteren. Kein Voice Acting und halt 8-Bit-Optik oder so. Zwischen 8 und 16, aber eigentlich eher so gegen 8-Bit-Optik. Sehr, sehr cool. Macht mir sau viel Spaß. Das wird gerade gezockt. Cool. Und ansonsten filmemäßig. Ah, ich hab The Umbrella Academy geguckt bei Netflix. Weiß nicht, ob ihr das schon Und? irgendwie gesehen habt. Ja, ist mir vorgeschlagen worden. Habe ich aber noch nicht reingeschaut. Das sind so Superheldengeschichten, ne? Ja, in gewisser Weise, ja, richtig. Und? Ist gut? Fantastisch, ja, wirklich sehr, sehr gut gedreht. Basiert ja auf einem Comic von, ich weiß nicht, dem Sänger oder Gitarristen, irgend so einem Typen von My Chemical Romance. Der hat nämlich damals ein Visual Novel rausgebracht mit jemand anderem zusammen, also mit einem Zeichner. Und der hat geschrieben, der My Chemical Romance Typ. Ich weiß nicht, Gabriel Barr und Gerard Way heißen die beiden. Und ja, ich habe nämlich damals das Visual Novel gelesen. Und dann habe ich gesehen bei Netflix, oh, die haben das als Serie umgesetzt. Und es ist wirklich gut geworden. Also es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, es ist echt spannend gewesen. Und die Story ist einfach cool. Ein paar sehr, sehr gute Schauspieler ausgewählt. Alle unbekannt, bis auf eine Figur, die von Mary J. Blige gespielt wird. Richtig geil. Wirklich, Mary die J. spielt die Blige. richtig cool. Und ja, super guter Cast, super gute Serie. Und das war's von mir. Schön. Das hört sich auf jeden Fall nach viel Spaß an, ne? Ja, so retromäßig kann ich gar nicht viel erzählen, ist nicht viel passiert. Ja. Paki. Ja, also ich habe meine Retro-Sammlung ein bisschen aufgestockt in den letzten Tagen. Meine Mega Drive-Sammlung habe ich um ein paar sehr schöne Titel erweitert. Meine NES-Sammlung habe ich auch erweitert an losen Modulen. Ich bin jetzt mittlerweile bei 66 NES-Spielen. Oh, krass. Ja, genau. Habe nochmal ein paar schöne Schnapper da gemacht. Gezockt habe ich tatsächlich, wie du, Dennis, in der letzten Zeit fast nur Fox and Forest, obwohl du hast es ja gar nicht gespielt, du hast es ja bis jetzt nur sealed gelassen. Aber du hast es dir ja geholt, um es zu spielen. Und ich spiele es jetzt seit gut einer Woche sehr intensiv. Ist ja auch so mit Backtracking und so, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja, wirklich ein cooles Game. Ansonsten habe ich Resident Evil 2 hier noch sealed rumliegen. Bin ich immer noch nicht, habe ich immer noch nicht angefangen. Habe aber mir Aber gut, heute dass es ist. zum Start gekauft, also richtig gut. Ja, sehr gut, richtig. Kostet jetzt irgendwie schon fast 20 € weniger. Ja, habe mir heute aber dann zum Vollpreis auch Sekiro oder Sekiro, wie auch immer man das Oh, aussprechen hast mag, zugeschlagen. gekauft, weil bei From Software werde ich ja immer so ein bisschen schwach. Da werde ich aber auf jeden Fall wohl mit anfangen. Und in Vorbereitung auf den Cast habe ich jetzt heute auch meine ersten Runden Tetris 99 oder Tetris 99 gespielt. Habe viel an der Switch gehangen. Ja, genau. Das war es so. Ja, Genau. cool. Ich glaube, deine ganzen Pickups kann man auf deinem YouTube-Kanal sich reinziehen. Ja, klar, auf meinem sehr, sehr famen YouTube-Kanal, 42 Abonnenten. Jungs, das geht richtig steil. Ja, Scheiß auf aber Rocket Beans. jeder hat ja mal irgendwo klein angefangen, Ich ne? starte jetzt richtig durch. Ja, ist halt witzig, ne? Im Endeffekt, gestern Abend musste ich noch arbeiten, hatte ich Spätdienst, ne? Und dann bin ich noch zum Stärkrader Tor in Oberhausen gefahren und dann habe ich ganz vergessen. Ich wollte auch eine Kleinigkeit einkaufen, dass da immer Tuning-Treff ist. Ne? So. Und da stehen dann die ganzen aufgemotzten Karren so mit Motorhaube hoch und dass du so alles so sehen kannst, was die da so getunt haben und so. Wow. Und dann habe ich so in meinem Auto gesessen und habe gedacht, das scheint ja ein normales Bedürfnis zu sein, dass man nicht nur sammelt, sondern seine Sammlung ja auch auf irgendeine Art und Weise präsentieren möchte. Klar. Der eine macht das bei Instagram, du machst das ja mittlerweile sehr erfolgreich bei Instagram, 1500 Follower mit deinem Tales of Game Boy oder of the Game Boy. Of Game Boy ohne the. Ne? Und Strilli ist ja da auch ja, ziemlich weit oben so von den Followern. Ich glaube, irgendwo bei 2500 bist du, glaube ich, Strilli, oder? Ja, mit 2600 ja, ne? Inzwischen, ja. So, Pah. Und wie ich da so stand und mir die getunten Opels da so angesehen habe, habe ich so gedacht, ja, irgendwie macht man das wohl gerne. Ne? Also mir macht YouTube gerade halt Spaß. Und irgendwie, man sammelt, aber man möchte auch gerne zeigen, was man so sammelt und was man so hat und möchte seine Erfolge da wohl irgendwie den anderen Leuten auch unterbreiten. Das war nur so ein Gedanke, den ich gestern so hatte, auch wenn das ja nichts miteinander zu tun hat. Ne? Mhm. Ja, von daher ist ja auch schön, ne? Sich vor allen Dingen dann auszutauschen. Geht ja nicht nur darum, dass man zeigt, sondern dass man sich ja auch austauschen möchte. Das macht ja auch Spaß. Das finde ich schon alles legitim. Ja, und wenn du halt deine Karre pimpst irgendwie, dann willst du ja auch dich mit Leuten austauschen, klar, die da auch eine ja, Veranlagung für haben. Oder genau, eine willst ein bisschen Resonanz haben. Ne? Ja, sicher. Genau, und ich erlebe also die Community gerade in diesen Anfängen bei YouTube auch als sehr, sehr freundlich so bis jetzt. Also es ist echt entspannt. Genau, so, das war es so game-mäßig, filmmäßig. Filmmäßig habe ich letztes Mal, du hast ja Bug, hat einer von euch Ready Player One schon gesehen? Jo, du, glaube ich, ne? Ich habe den schon angeguckt. Yep. Ich habe mir jetzt Buckaroo Banzai bestellt. Also da blicke ich auch noch nicht so ganz durch. Auf Blu-ray, da muss ich mich noch mal reingucken. Ansonsten, ja, ich bin von meinem Adam Sandler-Trip noch nicht so ganz runter. Also das scheint eine länger andauernde Geschichte zu sein. Heute habe ich übrigens darüber nachgedacht, über Adam Sandler. Und dann ist mir eingefallen, dass es einen Film gibt, den ich auf jeden Fall sehr gerne mag mit dem. Weil irgendwie habe ich gar nicht so viele gesehen. Aber ich mag ja Little Nicky total gerne. Hab ich nie gesehen. Ne? Oh, doch, ich fand den, ja. Also ich meine, der ist jetzt nicht brillant, aber ich fand den schon witzig. Ja, ja, witzig war der auf jeden Fall, das stimmt. Ich mag 50 Erste Dates gerne, aber ich mag grundsätzlich Filme gerne, wo Drew Barrymore mitspielt. Oh. Oh, ein Crush? Ein bisschen. Ja, genau. Nö, das war's. Also ein bisschen Switch gezockt, ein bisschen neue Games gekauft, aber jetzt auch nichts super Wildes so. Also ist jetzt nichts dabei. Und wie gesagt, ein bisschen Tetris 99 gespielt. Ah ja. Genau, dazu kommen wir ja nachher wahrscheinlich nochmal. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Dann müsstest du ja auch nochmal eben so ein bisschen erzählen, oder? Ich darf auch nochmal ein bisschen erzählen. Na klar, lass dich mal nicht außen vor. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich ein bisschen mit Gundams so mal rumgeguckt habe und ein bisschen die Story und so. Und habe mir jetzt, gestern kam es an, Gundam Breaker 3 für die PS4 geholt. Das ist so eine Mischung aus diesen Warriors-Spielen. Also hier packe ich für die Switch zum Beispiel dieses Hyrule Warriors oder so. Mhm. Das sind ja da, du bist ein so ein Kämpfer und dann kommen dann zig Gegner und du musst sie zerstören. Hier kommen halt ein paar weniger, vielleicht so pro Level 20, 30. Und diese zweite Komponente ist halt, dass du diese Gundams beim Zerstören lassen, die halt diverse Waffen oder ihre Arme, ihre Kopfrüstung und so fallen und die sammelst du dann auf und baust dir dann quasi aus den einzelnen Teilen zwischen den Kämpfen deinen Gundam zusammen und verbesserst den. Also so ein bisschen Diablo-Loot-Zeug und halt, ja, Action-Game, Action-Gekloppe. Gundams sind einfach die Japano-Roboter, ne? Genau, Gundams, ne? Die sind japanischen Transformers quasi. Oder Zords oder so. Genau, ne? Ja. Okay. Ist also, Ich hab da nie so eine richtige Connection zu gehabt, zu diesem ganzen Gundam. Ich habe früher schon mal so ein paar Animes geguckt, so Neon Genesis Evangelion. Zum Beispiel, aber das war nie so, obwohl ich die immer ultra geil fand von der Optik. Also Optik, also ich habe, als wir jetzt in Japan waren, stehen die halt überall in Akihabara und so rum, in den ganzen Läden und so, und die gehen ja richtig steil da drauf, die Japaner. Ja. Und dann hatte ich mir davon mal ein paar Bilder und so gemacht und immer wieder geguckt, und jetzt hatte ich halt mal nach ein paar Spielen geguckt, die sich wirklich auch lohnen. Und wie gesagt, da ich ja so ein großer Diablo-Fan bin, war dieses Aufleveln und Teile sammeln und besser werden und so ist eigentlich genau mein Style. Dann mit dem coolen Design von den Robotern, du kannst halt deine eigenen zusammenstellen, kannst nachher die Rüstung auch selbst einfärben und irgendwie so in Camouflage oder mit irgendwelchen Kampfsachen, dass da direkt dran ist oder so ein bisschen was abgeschraubt ist und so. Also optisch sieht es halt auch ganz cool aus. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange mich das fesselt. Also bisher macht es echt Laune. Ja, gibt echt noch so ein paar Hidden Gems auf der PS4, Ja, ne? genau, das ist auch nur also Asien-exklusiv. Das ist nie in Amerika oder nie in Europa erschienen. Hat aber in der Asia-Version englische Subtitles. Und auch das ganze Menü ist in Englisch. Du hast halt nur die japanische Voice. Kann man also ganz normal spielen, wenn man Bock drauf hat. Ja, cool. Ja. Und dann kam heute noch ein PS4-Titel an, Aces of the Luftwaffe. Ein Shooten Up, so ein bisschen in dem Style von 1942 von früher. Ja. Ja, auch mit Skillbäumen und Aufleveln der Flieger und durch besondere Ereignisse Freischalten von neuen Fliegern, die dann irgendwie besser sind als die alten mit besseren Waffen. Und der Kniff dabei ist eigentlich, du fliegst immer in einem Viererverbund, steuerst aber nur einen, die anderen fliegen quasi immer hinter dir her. Und das hat einen Couch-Koop, einen Vierspieler-Couch-Koop. Ey, geil. Ja. Das ist ja auch so selten geworden Also heute. Vierspieler-Couch-Koop ist schon relativ selten und dann bei einem Shoot'em'up, ich wüsste gar nicht, ob es irgendwo einen Vierspieler. Nee, also zwei Spieler ist ja normal, aber vier Ja. Spieler würde mir jetzt auch nicht einfallen. Aber zwei Spieler ist auch schon selten geworden. Also viele Shooter zum Beispiel haben das auch nicht mehr, dass du Splitscreen-mäßig dann zocken kannst. Ja, ist Stimmt, echt überhaupt gar selten. nicht. Aber da, also wir können auf jeden Fall mal zu dritt oder zu viert demnächst mal reingucken. Und das sieht Klar, optisch cool. super aus. Du kannst halt entweder die Amis oder die Deutschen als Kampagne spielen. War schon relativ witzig so. Ich habe jetzt die ersten vier, fünf Level gespielt. War schon ganz cool. Gut, ja. Genau. Und was habe ich denn noch hier? Hier kam letztens mein erster Raspberry Pi rein. Ah, cool. Der Raspberry Pi Zero. Das ist die ganz, ganz, ganz, ganz kleine Version, falls ihr die kennt. Nee. Ich kenne den nicht. Ich hab, glaube ich, einen Dreier. Ich wollte mir da mal so ein Emulator, so ein Retro-Pi wollte ich mir da mal machen. Ja. Und dann kam ja irgendwie raus, dass Nintendo da übel rumklagt und so. Und dann habe ich Schiss gekriegt und jetzt liegt das Ding hier rum. Okay, aber den können wir gerne mal machen. Das ist nämlich eine Sache von 10 Minuten. Ich habe das Betriebssystem hier auf dem Rechner. Muss Ja, man aber nur auf den. es geht ja um die ROMs, die ich mich nicht Ja, traue die runterzuladen. ROMs brauchst du ja auch nicht runterladen. Okay. Okay. Und dann können wir auf jeden Fall mal. Aber der ist eigentlich dafür da. Ich habe vor längerer Zeit in England einen Game Boy Pocket bestellt, der quasi ein Raspberry Pi einbauen lässt und dann darüber kannst dann alles spielen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ich weiß auch nicht, wie ich es besser erklären kann, aber ich zeige euch das demnächst mal. Und wenn der ankommt, werde ich dazu auf jeden Fall bei Instagram was machen. Auf jeden Fall wird der Raspberry Pi da eingebaut und dann kann man quasi mit einem Game Boy Pocket alle Game Boy Spiele, Game Boy Color, Game Boy Advance Spiele. Der hat nämlich auch noch hinten zwei Schulterknöpfe dran. Super Nintendo, NES Ah, Sachen geil. spielen. Ja. Cool. Ist ein bisschen Lötarbeit noch vonnöten, damit das funktioniert, aber Du meinst das Löten vonnöten? da ist Löten vonnöten, genau. Ja, geil. Das sollte demnächst. Der hatte ein bisschen Lieferschwierigkeiten, der Typ, der die PCBs und so, also diese Boards herstellt, aber der hatte jetzt letztens mit mir nochmal geschrieben, dass die jetzt zu ihm unterwegs sind und er die dann verschickt. Ja, geil. Das wird das nächste Bastelprojekt. Cool. Ja. Ja, gut. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, Leute, sonst, ganz kurz noch, bevor ja. wir jetzt thematisch reingehen, ne, zwei Sachen noch. Wer von euch hat schon den neuen Trailer zu Stranger Things gesehen? Nee. Und was ist mit Bill und Ted 3 los? Beides nie gesehen. Was? Und ich habe nicht mal Netflix-Account. Alter, was ist denn los mit dir? Ich hatte Alter, was gesagt, ist denn los mit dir? Filme, Serien ist so gar nicht meins. Also Stranger Things, dritte Staffel jetzt, ist ja der neue Trailer gerade online, kannst du bei YouTube gucken. Alter, ich bin heiß wie Frittenfett. Ja, also ich möchte mich, ich bin ja so ein Typ, weil ich brauche mich nicht mehr heiß machen lassen. Ich werde mir also die dritte Staffel sowieso angucken, sobald die rauskommt und so schnell wie es nur geht durchbingen. Und um mal im Fachjargon der modernen Streaming-Jugend zu bleiben. Und von daher brauche ich mir jetzt den Trailer nicht angucken, der mir vielleicht irgendwas vorwegnehmen Macht er könnte. nicht. Macht er Macht er nicht? nicht. Der gibt dir, das Einzige, was er dir vorwegnimmt, ist Bock, weil der einfach nur Stimmung macht. Okay, ja gut, dann Richtig gucke ich den gut. vielleicht doch mal an. Gönn dir. Aber wo du darüber gerade schon sprichst, ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist, ob ihr Fans seid, aber habt ihr schon, und ich habe es noch nicht, ich habe es mir nur auf die Liste gepackt, in Anführungsstrichen, also ich habe mir vorgenommen, boah, du musst unbedingt den Trailer angucken, aber ich habe es noch nicht getan. Habt ihr schon den Trailer zu Once Upon a Time in Hollywood gesehen? Nein. Sagt mir auch überhaupt nichts. Null. Okay, ihr wisst beide nicht, was es ist. Nee. Nein. Okay, das ist der neue Film von Quentin Tarantino, Ach, habe ich doch schon gehört, ja. der dieses Jahr im Juni oder Juli erscheinen soll. Nee, hab ich nicht auf dem Schirm, sagt mir gar nichts. Aber magst du Quentin Tarantino eigentlich? Also mäßig, ne? Ich muss mal, also ich gibt ein paar gute Filme von ihm, die ich gerne mag, aber ich hype den jetzt für mich persönlich nicht so sehr wie viele andere. Okay. So, also muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. So, also es gibt ja auch Leute, die sagen, Quentin Tarantino, alles, was der macht, ist Knaller. Ich weiß ich nicht. Ist mir oft auch ein bisschen zu, weiß ich nicht. Bisschen zu hart auch manchmal, glaube ich. Habt ihr ja schon mal über meine Probleme mit Pulp Fiction, habe ich ja schon mal gesprochen mit dir, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so dran erinnern. Nee. Ah, wollen wir jetzt mal nicht vertiefen. Nee, Wollen wir jetzt mal nicht ist auch vertiefen. egal. Nein, aber nee, habe ich noch nicht. Aber da hast du auf jeden Fall richtig Bock drauf, oder was? Ich bin ja großer Tarantino-Fan, deswegen habe ich da auf jeden Fall heftig Bock drauf, ja. Okay, cool. Ja. Nee, hat mir nichts gesagt, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, ja gut, ja, macht ja nichts. Dann können wir jetzt auch gerne über Tetris reden. Ja, warte, warte, warte. Ich habe, glaube ich, noch. Hat jemand von euch diese Nindies, diese Nintendo Indie Direct gesehen? Nein. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe mitbekommen, dass da vorgestellt wurde, dass Cuphead jetzt auf die Switch kommen Oh soll, ne? ja. Mega, Cuphead. mega. Da muss ich auch ehrlich sagen, da war ich auch richtig traurig, da das noch auf keinem System irgendwie vorhanden ist, was ich besitze. Ist ja bis jetzt nur auf Xbox, glaube ich. Ja, Ne? war bisher exklusiv, ja. Ja. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil das ist so vom Artwork und so, ist genau meins, ne? Voll. Ich finde es auch großartig Genau, optisch. aber Und ich es soll warte ja jetzt wirklich auf. auch gameplaymäßig richtig Ja. geil sein. Ich warte auf jeden Fall jetzt auf die Retail-Version. Also die Ich paar auch. Monate kann ich Ja. jetzt auch noch warten. Ja. Bin ich auf jeden Fall dabei. Gut, was mit Bill und Ted, Strilli? Du wenigstens gehypt. Bill und Ted 3 Ich habe auf vielleicht. jeden Fall Bock, den anzugucken, ja. Ich habe auch da noch nicht irgendwie irgendwas zugelesen oder gesehen. Ich bin da nicht so richtig im Bild. Ich habe nur mitbekommen, dass da wieder irgendwas veröffentlicht wurde. Ja, Ob irgendwas. es jetzt irgendwie weitergeht oder weil die Produktion, die war ja mal eine Weile auf Eis so ein bisschen. Ja, genau. Also was jetzt da Sache ist, weiß ich also noch nicht so genau, aber ich bin auf jeden Fall scharf drauf. Sehr gut. Jo. Ja, dann wollen wir doch ins Thema einsteigen, oder? Jetzt haben wir die Ja. Leute gut 10 Minuten, länger, ne? 20 Minuten fast mit Ah, das können wir irgendwelchen. aber. Das können wir Und aber länger noch. Das können wir besser. ich würde tatsächlich vorschlagen, um jetzt mal ganz kurz so ein bisschen vom Feeling reinzukommen, machen wir ein paar Sekunden Pause und hören uns mal einmal das ganz, ganz klassische Gameboy-Thema an. Vom Gameboy würde ich fast sogar sagen, wenigstens für ein paar Sekunden zum Einstimmen, um nochmal so ein bisschen Nostalgiegefühle hochkochen zu lassen. Von Tetris. Genau. Oder was auch immer das in euch ausgelöst hat, oder in den Ja. Hörern und Hörerinnen. Thank you. So, da sind wir wieder. Ein bisschen Tetris gehört. Und darum geht's auch heute, Tetris. Herr Jeschke, du bist unser Host heute. Dir mehr oder weniger ausgesucht oder vorgeschlagen, über Tetris zu sprechen. Sind wir natürlich komplett dabei. Und ja, erzähl doch mal, wie sieht's aus? Ich dachte, ich mache meinen Namen als Tales of Game Boy alle Ehre und mein allererstes Thema bei Pixel und Plastik sollte ein Gameboy-Spiel sein. Und dann habe ich mir gedacht, klar, wir können jetzt über irgendwelche obskuren Gameboy-Spiele reden, die kein Schwein kennt, die irgendwie nur einer von uns oder zwei, drei Leute gespielt haben. Macht aber keinen Sinn, deswegen fangen wir mit einem absoluten Klassiker an, der bei jedem gekauften Gameboy der ersten Generation eigentlich dabei war. Und zwar Tetris. Yo. Geil. Genau. Ja. Ist es auch das erste Gameboy-Spiel, was du je gespielt hast? Es ist das erste, was ich hatte, gleichzeitig mit Super Mario Land. Und das hast du zuerst gespielt. Ich glaube, ich habe Super Mario Land zuerst reingelegt, ja. Ja. Aber Tetris auf jeden Fall auch. Ja. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich Tetris halt auch dabei hatte, weil es nochmal war. Außer man hat eine Special Edition gekauft, irgendwie mit einem anderen Game, aber in dieser ersten und zweiten Revision von dem alten Gameboy war immer Tetris dabei. Genau, wenn man einigermaßen fix dabei war, dann ist das so gewesen, richtig? Ja. Ja, und von daher weiß ich nämlich nicht so genau, wie das bei mir war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Menge Tetris gespielt habe. Ja, also das ist halt auch vom Spielprinzip, kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, ist halt einfach auch so ein Endlos-Spiel, ne? Es ist halt nicht so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt meine 10 Level damit gespielt, dann kommt der Abspann und ich bin durch. Nee, du hast halt immer wieder neu, kannst immer wieder mit anderen gegen andere spielen, zusammen mit dem Linkkabel. Du hattest alleine genug Spaß damit. Also du hattest die zwei verschiedenen Modi. Endlos. Ja. Also jetzt schon mal eine kleine Anekdote. Mein Opa hat einen Gameboy auf seinem Klo gefühlt, seitdem es den Gameboy gibt, und da ist genau ein Spiel drin gewesen, den ganzen Gameboy-Leben lang, und das ist Tetris. Ja, da ist nichts anderes drin, außer Tetris. Der hat sein Leben lang ein Videospiel gespielt, und das ist Tetris. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich in der Grundschule einen Freund hatte, den Mike, mit dem ich viel abgehangen habe, und der hatte auch einen Gameboy, und die Mutter von ihm, die hat auch immer Tetris gespielt, aber auch nichts anderes, und die war auch absolut nicht Videospiel-affin, aber Tetris war ihr Ding. Und ich glaube ja bis heute immer noch, dass es ältere Menschen gibt, die gar nicht wissen, dass man aus dem Gameboy hinten das Tetris-Spiel rausziehen kann. Ich glaube auch nicht, dass mein Opa das weiß. Also der, wie gesagt, der hat den irgendwann mal von uns bekommen mit Tetris und seitdem spielt er Tetris. Festen Ansicht sind, dass das so ein LCD-Game ist von früher, wo das Ding einfach dazugehört. Aber das ist ja eigentlich auch das Interessante am Tetris, weil Tetris ja eigentlich wie kein anderes Spiel auch Leute zum Gameboy gebracht hat oder zu Videospielen gebracht hat, die sonst vielleicht nie irgendwie was angepackt haben, was so Videospiele-mäßig war. Ja. Es ist irgendwie so ein bisschen, es hat damals, habe ich so das Gefühl gehabt, so bei der Mutter meines Kumpels, so, weiß ich nicht, heute würde die wahrscheinlich Sudokus machen, heißen doch so die Dinger, ne, oder? Ja, so Doku, ja. Ne? Oder so, ja, oder so Rätselheftchen oder so, keine Ahnung. Ne? Aber damals war es halt Tetris so. Ja. Ich glaube, für die ganzen, für diese Generation Handy ist, glaube ich, Candy Crush das neue Tetris. Ja, oder Snake. Ja, irgendwie so die ganzen älteren Leute, die halt nichts mit Videospielen zu tun haben, aber irgendwie ein Smartphone haben und so, spielen irgendwie, meine Mom und so, die spielen immer Candy Crush auf dem Handy. Ja. Dieses Match 3 ist ja ein bisschen ähnlich zu Tetris. Das kann man nicht ganz vergleichen, aber ich stelle sowieso schon mal jetzt ganz am Anfang dieses Podcasts folgende These auf. Für mich sind fast alle Puzzler, der eine mehr, der andere weniger, aber irgendwie alle schon ein kleiner Tetris-Abklatsch. Ja. Klar, ob du jetzt eine Reihe machen musst oder ob du vier bunte Steine zusammenpacken musst, aber das Prinzip ist alles schon sehr an Tetris angelehnt und Tetris ist halt irgendwie die Mutter aller Puzzlespiele. So. Naja, Tetris ist ja auch nicht erfunden, das ist ja auch nur abgelehnt von einem, sag ich mal, haptischen, richtigen Puzzlespiel. Von so einem russischen... Ja genau, Pentomino hieß das. Genau. Ich weiß gar nicht, ich war nie so der große Tetris-Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war Tetris immer so eine 5-Minuten-Geschichte auf dem Klo. sage ich jetzt ganz, ganz, ganz offen heraus. Aber ich kann mich jetzt in meinem Leben nicht daran erinnern, dass ich tatsächlich mal irgendwie eine Stunde oder zwei am Stück Tetris gespielt hätte, so intensiv, keine Ahnung, doch, wie ich vielleicht ein Super Metroid gespielt habe oder ein Street Fighter oder. Also das war immer so für zwischendurch mal so, aber nee. Also ich weiß nicht, ich könnte jetzt, glaube ich, keine 5 Stunden Tetris spielen, aber so Stunde zwei am Stück auf jeden Fall schaffe ich. Ich nie, bis heute. Heute habe ich, glaube ich, echt fast 2 Stunden Tetris 99 gespielt. Krass. Jo. Auch Wahnsinn, dass es schon 99 Tetris-Teile gibt, ne? Ja, Wahnsinn, ne? Genau. Nee, aber kann ich mich nicht dran erinnern, habe ich aber immer noch hier ein paar Mal, nehme ich auch immer mit am Trödelmarkt, wenn ich einen Tetris sehe in einem guten Zustand. Das ist, ich denke immer, das ist einfach zu schade, da liegen zu lassen. Ja. Da kannst du auch nicht viel mit falsch machen. Nee. Hätte ich eigentlich halt auch gerne noch. Weil die Plattform immer gut ist. Hätte ich eigentlich auch gerne noch Complete in Box. Für? Für Game Boy. Also, ja. Ja. Was, glaube ich, gar nicht ganz so günstig ist, weil viele ja, also weil es ja viel mehr lose Module gibt, einfach dadurch, dass es ja immer dabei lag. Ja, aber für ein 20 ungefähr. Echt? Für ein 20? Ach, ja. Ey, dann ohne Scheiß. Ich nehme doch mal mein Handy raus. Wir machen es jetzt mal einfach so ein bisschen auf die ganz dreckige. Dann kann ich mir beim Podcast direkt schon mal Sachen bestellen. Guck das mal, also das. Ich... Die japanische Version gibt's aktuell, habe ich die für 89 Cent. Die läuft noch 2 Tage. Cool. Complete in Box. Ich finde es ja auch geil, wenn man so ein Hobby hat, oder ein Hobby, wenn man so eine Spieleserie hat, wie der Dennis jetzt zum Beispiel Resident Evil, wie mein Kumpel von Instagram, der Herban Warrior, Street Fighter, oder du jetzt Tetris, wenn man sagt, okay, da hole ich mir das europäische. Die europäische Box, da hole ich mir irgendwie die NTSC-Box USA, dann hole ich mir die japanische Edition. Das ist eigentlich schon cool, ne? Ja, eigentlich auch sinnlos, cool, ja. Aber eigentlich schon cool, ne, ja. Finde ich überhaupt nicht sinnlos. Finde ich eigentlich cool, wenn man die ganzen Editionen da stehen hat. Cool, ja. Ich guck mal nach. Vielleicht guck mal, ich fange einfach mal. Ich beobachte mir schon mal eins. Genau. Fangen wir doch mal ganz locker und lässig mit der Geschichte an. Wie gerne. Tetris überhaupt entstanden ist. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, der Alexei Pachinov, ja, ein Russe seinerseits, der hat als Kind Pentomino gespielt. Das ist ein anscheinend russisches Puzzlespiel. Das ist quasi eine große rechteckige Form. Ich weiß nicht, ob ihr noch diesen Lernkasten aus der Schule kennt. Oh, wie heißt der denn nochmal? Das war so ein roter, aufklappbarer Kasten. Da waren so Rechensachen drin und dann musstest du so weiße Vierecke da reinlegen und wenn du die umgedreht hast, hat er ein richtiges Bild ergeben. Und wenn du das Bild dann auf wie hieß denn dieser Kasten nochmal? Wie hieß das Ding denn nochmal? Ich weiß genau, was du meinst, aber ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Diese Form von dieser Spielfläche, die gibt es halt auch bei Pentominos. Quasi ein Rechteck, was horizontal liegt. Und dann gibt es 12 verschiedene Pentominos, also 12 verschiedene Formen von Spielwürfeln, die alle quasi Vierecke sind und die daraus ergeben dann Formen. Und das war quasi, du musstest diese ganze Fläche komplett voll puzzeln und dann hast du das Spiel quasi erledigt. So, das ist quasi der Ausgangspunkt für Monopoly. Dann hatte der Herr Monopoly? Pachinov, ach, Monopoly für Tetris. Wie komme ich jetzt auf Monopoly? Ich habe keine Ahnung, Alter. Für Tetris, genau. Dann hat er irgendwann, als er älter wurde, hat er an der Sowjetischen Akademie für Wissenschaft in Moskau hat er gearbeitet. Mhm. Und hat er im Frühjahr 84 hat er quasi basierend auf der Idee von diesem Puzzlespiel das Computerspiel entwickelt. Auf einem Elektronika 60 Rechner. So ein uraltes Schätzchen halt. Ne? Noch ohne Sound am Anfang, ohne Farbe. Und der hatte am Anfang dasselbe Spielprinzip wie Pentomino, sprich, wenn du dieses Quadrat oder vielmehr Rechteck vollgepuzzelt hattest, war das Spiel zu Ende. Das war so die erste Version, die er quasi entwickelt hat. Ja. Fand er nach kurzer Zeit aber langweilig, weil logischerweise, wenn du das einmal gelöst hast, weißt du genau, wo die einzelnen Sachen hinkommen und dann ist das Spiel halt durch. So. Das wäre dann Tetris gewesen, wo man halt einmal spielt und dann nie wieder anfasst. Ja. Dann hatte der ein Problem. Bei dem richtigen Spiel gab es halt 12 verschiedene Steinsorten. Die Rechenleistung hat aber für Tetris nur 7 Formen zugelassen. Wobei von den 7 Formen auch 2 einfach nur gespiegelt waren. Genau. Ja. Das S und das Z, glaube ich, und das L und das J, ja. S und Z und L und J, genau. Und diese Konstellation, also eigentlich sind das Polynomen mathematisch gesehen, und Polynomen sind mathematische Figuren, die aus Vierecken bestehen. Und diese Vierecken müssen immer geradkantig aneinander liegen. Sprich, du kannst aus den 4 halt diesen Tetrisstein machen, den geraden Tetrisstein. Und du kannst einen T machen, indem du 3 Vierecke nebeneinander machst und an dem mittigen Viereck nach unten das vierte Viereck dran machst. Genau, die haben alle eben auf 4 Pixel. Genau, 4 Pixel, und die müssen immer geradkantig aneinander liegen. Die dürfen sich nicht überschneiden, dürfen nicht nur an Ecken zusammenliegen, sondern müssen wirklich immer Kante genau auf Kante liegen. Und so entstehen dann halt die Formen. Das einmal. Genau, da müsste man ganz kurz vielleicht sagen, also nicht 4 Pixel lang oder 4 Quadrate. Genau, aus 4 Quadraten. Genau. Richtig, ne? Ja. Sie bestehen schon natürlich aus mehreren Pixeln, aber richtig. Also jeder Stein besteht halt aus 4 Quadraten und ergibt dann aber einfach eine andere Form. Also ein L aus 4 Quadraten, eine Linie, wie ein I quasi. Ja. Oder halt der Würfel, dann gibt es einen T-Stein, einen S-Stein, einen Z-Stein und L und J, genau. Genau, der Würfel wird halt meistens als O bezeichnet. Das ist, wie gesagt, mathematisch würde es ein Monino, ist halt ein 1, Domino wären 2 von denen und Tetromino sind die 4, dass wir halt 4 Quadrate haben für Tetris. Ja. Genau, daraus ergibt sich dann halt die ganzen Figuren, wie gesagt, das I, das J, das L, O, S und T und das Z. So, dann hat er sich einen Kniff überlegt, dass wenn wir eine Reihe zusammen haben, die Reihe verschwindet. Und somit hat er sichergestellt, dass wir nie die ganze Spielfläche voll haben, sondern immer kontinuierlich weiterspielen können. Es sei denn, man schafft nicht die Reihen voll zu kriegen und würde oben an die Kante stößen, dann ist natürlich Game Over. Genau. Und durch diesen Kniff hat er quasi diese Langzeitmotivation vom Tennis hergestellt. Von Tetris. Warum? Wie komme ich jetzt auf Tennis? Tennis Monopoly. Was ist das? Ja, aber Tennis ist glaube ich, gar nicht so ganz weit hergeholt. Ne? Also ja, Tennis, ich glaube tatsächlich auch der dieses einfache Ping-Pong. Genau, das ist eine Kombination. Game ist auch so eine Inspiration, die er sich da genommen hat. Ne? Ja. Ja. Genau. Dann hätten wir das Spielprinzip quasi. Dann müssen wir natürlich die Form anpassen können. Spielprinzip, ne, ist ja auch so eine Sache, Leute. Also wer Tetris nicht kennt, ne, der hat ja in seinem Leben auch Tetris kennt natürlich jeder, aber wo es herkommt und wie die einzelnen. Ja, weil du jetzt sagst, das Spielprinzip. Ja, also Spielprinzip ist ja für ihn jetzt klar gewesen in der Zeit, weil unten die Steine weggehen und wir halt quasi unendlich spielen können. Ja. Genau. Das ist erstmal so die grundlegenden Sachen. Ja. Dann ist der nächste Kniff, du musst die Sachen halt in die vorhandenen Lücken einpassen. Und da gibt es halt die Beschränkung, dass die Steine nur um 90 Grad gedreht werden können. Man kann die Steine nicht spiegeln. Richtig. Also du kannst aus einem S-Stein keinen Z-Stein machen. Nee. Du kannst nur... Du kannst sie nur drehen. Du kannst sie nur um 90 Grad hochkant oder wieder auf die normale Kante legen. Genau. Das ist quasi der nächste Kniff, weil sonst könnte man sich den jeweils einen S und einen Z, also den Z-Stein könnte man sich sparen und den L-Stein zum Beispiel, wenn man die spiegeln könnte. Genau. Dann wäre es halt aber so einfach. In manche Lücken passt halt nur der eine rein. Genau, je nach Lücke passt halt nur der S oder nur der Z-Stein. Logischerweise das Viereck, also das O, konnte man gar nicht drehen, passt halt immer genau rein. Ja, so hat es quasi angefangen. Und jetzt wird's kompliziert. Genau, denn jetzt kamen irgendwie die anderen, als es irgendwann rauskam, kamen dann die anderen Hersteller um das Ganze, oder ein bisschen noch beim Gameplay. Gameplay ist so weit abgeschlossen, der hat es dann halt in dieser Akademie der Wissenschaften in Moskau hat das halt dann entwickelt und hat es dann in seinem Team ein bisschen rumgezeigt und es wurde ganz schnell irgendwie ein Klassiker in den Pausen, jeder wollte es spielen. Dann ging es irgendwie so ein bisschen nach draußen in irgendwie so eine Szene, wo halt Leute sich mit Computerspielen am Anfang beschäftigt haben und dann wurde es da ein bisschen rumgereicht, bis es dann irgendwann zu jemandem kam, der jemanden kannte, der Spiele verlegt. Und dann fängt das große Wirrwarr an. Und Ich muss jetzt schon lachen, weil ich habe dann Wirrwarr angefangen zu lesen und habe dann so gedacht, boah, ich blicke überhaupt What nicht mehr durch. Ja. Genau. Wer ist denn jetzt Mr. XY und warum ist der denn jetzt bei dem Typ und warum sind die und was ist jetzt also, mit Atari und warum kommt jetzt Nintendo noch und warum ist Atari plötzlich pleite? Und dann habe ich so gedacht, boah, fuck it, ich gehe noch eine Runde Tetris 99 spielen. Genau. Also, wenn man das so, zu kompliziert. Wenn man das anreißt, ist quasi der Knackpunkt, der hat das Spiel quasi entwickelt und hat es über Connections dann an den Publisher gegeben. Ich weiß nicht, ob es Atari wirklich als allererstes war. Auf jeden Fall gab es da schon mal das Problem, das Spiel wurde ja in der Akademie der Wissenschaften in Moskau entwickelt und somit war das quasi Staatsbesitz von Russland. Und er hatte damit eigentlich nicht das Recht, Staatsbesitz einfach zu abzugeben oder zu vermarkten, sondern das muss dann irgendwie über die Regierung laufen. Dann waren aber Lizenzen schon vergeben und im Ausland wurde es schon gepublished und dann mussten diverse Leute von irgendwelchen Publishern und ganz hohe Tiere nach Moskau reisen, sich mit der Regierung rumschlagen, irgendwelche Deals aushandeln und Gorbatschow höchstpersönlich. Gorbatschow hat sich da eingeschaltet. Im Gespräch. Ja. Super weirdo alles, ne? Also es ist richtig so ein politisches Thema geworden. Genau. Und, wenn man Für ein Computerspiel so, ne? Ja. Oder wenn man da einen guten Überblick haben will, können wir auch noch mal in dem Link nachher in der Beschreibung verlinken. Gaming Historian, das ist ein YouTube-Kanal. Und der hat die Story von Tetris, hat er quasi eine Stunde gewidmet, ein YouTube-Video, wo der wirklich haarklein erklärt, wann welcher Publisher vermeintlich irgendwelche internationalen Rechte hatte oder nur Rechte für den amerikanischen Markt, für den japanischen Markt, wie die Sowjetunion da mitgespielt hat, wann Gorbatschow zu wem reisen musste, wann der sich eingeschaltet und wann Atari pleite gegangen ist. Das hatte er in einer Doku von einer Stunde quasi einmal auf links gezogen und die ist wirklich, wirklich gut. Also wenn da jemand wirklich Bock drauf hat, sich mit der Tetris-Geschichte nochmal auseinanderzusetzen, ein bisschen tiefer, dann auf jeden Fall das Video angucken. Was wir jetzt hier nochmal sagen können, ist, dass Atari ja teilweise schon Tetris-Module produziert hat und ich glaube über 250.000 Stück einstampfen musste, weil sie vorproduziert waren und die Lizenzen dann nicht geklärt waren. Ne? Ja. Und es gibt tatsächlich auch Sega Mega Drive-Module mit Tetris, die auch vor der offiziellen Vergabe der Lizenz produziert worden sind und die aber nie das Licht des Marktes quasi gesehen haben und die jetzt mittlerweile auch sehr, sehr teuer gehandelt werden. Das gehört zu den teuersten Videospielen, die du besitzen kannst. Mhm. Das ist halt, ja, jeder irgendwie waren diese Rechte, weil da 5 Mittelsmänner, die mit verschiedenen Leuten verhandelt haben und jeder hat zugewiesen, ja, ihr habt die Rechte für das Land und ihr kriegt die Rechte dann für das Gebiet. Und jeder wollte halt der Erste sein, der das international auf den Markt bringt, also haben alle angefangen zu produzieren und dann kam halt erstmal dieser Stopp und da musste wirklich geklärt werden, wer die Lizenz jetzt wirklich hat. Also bei den Mega Drive-Geschichten, habe ich gelesen, geht man heute davon aus, dass etwa 10 Module davon existieren. Und eins von diesen Modulen hat, glaube ich, sogar die Unterschrift des, wie heißt der Kollege jetzt? Der Alexei Pachinov. Genau. Ne? Und ein vollständiges Exemplar von einem Sega Mega Drive Tetris geht weg so zwischen 2.500 bis 15.000 Euro. Wow. Wahrscheinlich 15.000, wenn halt der Herr Pachinov das signiert hat. Ne? Also das gehört mit zu den teuersten Modulen, die du haben kannst, weil es eigentlich das Ding nie gab. Aber anders ist es ja eigentlich auch, oder naja, ganz oft sind so Sachen ja sehr teuer, weil die Lizenzen nicht geklärt waren oder weil es einen Rückruf gab. Deswegen ist ja ein Stadium-Event auch so teuer. Ne? Weil es mal irgendwann zurückgerufen worden ist. Ob das dann das Spiel besser macht oder nicht, aber es ist ja immer so. Ne? Gibt es was ganz wenig, wollen die Leute das haben. Klar. So. Ne? Genau. Und irgendwann waren da diese ganzen Lizenzsachen geklärt und dann konnte Tetris halt für den Game Boy erscheinen. Und für, ich glaube, mittlerweile über 60 Plattformen insgesamt. Ja. Also, das ist schon Wahnsinn. Ich hatte immer nur Game Boy Und ich hatte aber, glaube ich, vorher sogar noch das auf dem NES 3-in-1-Modul. Da ist ja auch Tetris mit drauf. Mhm. Da ist ja Super Soccer mit drauf und das erste Super Mario und halt auch Tetris. Ja. Hat es aber nie einzeln. Genau. Daran kann ich mich erinnern. Ich glaube, das ist auch bestimmt so, Tetris ist bestimmt auch so das häufigst kopierte Spiel, was es so gibt. Ja, ja, ist es auch. Genau, es gilt auch als eins der häufig kopiertesten Spiele aller Zeiten. Und ich habe tatsächlich die Tage noch bei jemandem gelesen, auf Instagram tatsächlich. Und zwar, wartet mal ganz kurz, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, da habe ich das Foto gespeichert. Ja, okay, klug. Steht aber nicht, von wem das ist. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Wie viele Tetris-Versionen es gibt. Und es gibt, also sie hat wohl über 300 verschiedene Tetris-Exemplare. Für alle möglichen Konsolen, in allen möglichen Varianten, aber auch so als so Single-Handhelds zum Beispiel. Es gibt die Tetris Micro Card, das ist einfach so wie, auch so wie so ein LCD-Dingen sozusagen, soll wohl sehr, sehr gute Controls haben. Und schon auf dem Tetris alleine, auf dem NES gibt es irgendwie verschiedene Varianten. Wahnsinn, also ja. Genau, dann, also, ja, das Spielprinzip ist halt auch super einfach zu adaptieren auf andere Sachen, so. Gibt den Tetris-Figuren irgendwie, also Nintendo hat es ja selber gemacht, gibt den Tetris-Figuren Viren, machst einen Dr. Mario draus. Ja. Fand so. Ich immer geiler als Tetris, ne? Ich mochte Dr. Mario auch total gerne, aber... Ja, so insgesamt, weil Mario mit seinem Kittelchen da steht und dann diese komischen Viren, die ganze Zeit ihre Fratze zu verziehen und die Musik dabei. Ja. Da gab es ja auch dieses Doppelmodul, Tetris und Dr. Mario. Ich weiß gar nicht, ob es fürs NES war oder fürs SNES. Super NES. Aber das ist nämlich ja, Tetris, ne? Tetris genau. 2 und Dr. Mario. Ah, Tetris 2 sogar, okay. Das habe ich, Dr. Mario habe ich geliebt, ja. Ja, ich auch. Dr. Mario habe ich richtig auch irre viel gespielt. Ist wirklich einer der besseren Klone. Und ja. wenn man sich einfach, das ist ja auch so wie bei vielen Dingen, ne? Das ist so einfach, das Spielprinzip, aber drauf kommen musst du trotzdem erstmal. Ja, genau. Und ja. Dass du so eine Sache nicht dir denkst. Und sowas, Tetris ist ja auch im Vergleich zu vielen, vielen anderen Spielen ein völlig zeitloses Spiel. Also ich bin fest davon überzeugt, dass in 10, 20 Jahren immer noch Menschen Tetris spielen. Das haben wir ja jetzt erlebt. Wir erleben ja jetzt auch wieder ein Tetris-Revival, sag ich mal. Eben halt dadurch, dass es jetzt auf die Switch kommt mit einem neuen System. Aber ich glaube, auch ein normales Tetris kann immer gespielt werden. Und wenn es als Handy-Game ist. Klar. Ich hab ja hier den Amazon Fire Stick in meinem Gaming-Room zum Zocken. Da kannst du es auch mitspielen, ne? Also das ist irgendwie, über den Fire Stick kannst du es am Fernseher spielen. Ja, das gibt es irgendwie immer und überall. Und das läuft halt auch auf jeder Möhre. Weil das hat ja überhaupt gar keine großartigen Anforderungen. Deswegen kannst du es halt auch überall importieren. Ja, das wird ja teilweise auf Taschenrechnern kann man spielen, wenn man den Taschenrechner so irgendwie ummodelt. Ja, ganz genau. Aber das Spielprinzip ist einfach, aber genial. Und was man einfach sagen muss, und da ist ja vor allem der Dennis ein großer Freak, der komplette Soundtrack von Tetris ist ja auch einfach genial. Ja, also der, den man so vom Super Nintendo halt, ach Quatsch, vom NES, vom Game Boy, ne? Halt kennt, genau. Oder? Ja. Also drei Töne und du weißt, wir spielen Tetris. Ja, ganz genau. Ne? Genau. Genau, dann würden wir mal zu den einzelnen Spielmodi kommen. Denn Tetris in der Gamer-Variante auf dem NES ja auch hat zwei Spielmodi. Einmal den Modi A und den Modi B. Welchen habt ihr denn gespielt, wenn ihr gespielt habt? Immer A, aber ehrlich gesagt kann ich dir nicht mal den Unterschied nennen. Ha, wie? Ich hab gedacht, ich bin mal dezent ruhig und sag nichts. Was ist denn los mit euch? Warte mal, was der Dennis sagt. Ohne Scheiß, ich habe absolut keine Ahnung, was da der Unterschied war. Eieieiei. Okay, Modus A konntest du ja quasi von 1 bis 10 einstellen, die Geschwindigkeit, wie die Steine fallen von Anfang an. Ja. So, das heißt, du hattest ein freies Feld und die Steine sind nach Geschwindigkeit runtergegangen. Je schneller die Steine halt runterfallen, umso höher war der Punktemultiplikator. Soweit so klar, ne? Ja. So, Spieltyp B gab es zwei Leisten. Einmal die Schnelligkeit, das war Stufe 1 bis 8 wieder. Und du hattest da drunter noch ein Feld mit 1 bis 8 oder 1 bis 6. Da konntest du vorgefertigte Spielszenarien. Du hattest quasi je Ach nach so, Stufe, hast du schon vorgefertigte Reihen gehabt, die ganz viele Lücken hatten. Und du musstest versuchen, dich runterzuspielen, die ganzen vorgefertigten Reihen quasi zu komplettieren. Ich erinnere mich ganz, ganz, ganz dunkel. Okay, nee, ich erinnere mich sogar relativ gut, denn gerade auf dem NES war das ein Modus, den ich häufiger gespielt habe. Auf dem Game Boy so gut wie gar nicht. Immer nur Modus A, Lines abbauen oder halt mehr Spieler, also mit den Kabel. Genau. Ja. Okay. Habt ihr denn? Ja, nee, dann Modus A, genau. Habt ihr denn in den Modis, also ihr habt ja B nicht gespielt, aber in dem A-Modus die Raketen und so erreicht? Ja, habe ich auf jeden Fall darauf hingearbeitet. Ich glaube, ich habe nicht alle Sachen erreicht. Meine Mutter war da, glaube ich, besser. Denn auch damals, als dann der Gameboy bei uns in den Haushalt Einzug erhalten hat, war es so, dass meine Mutter Tetris natürlich, meine Mutter ist in Tetris auch komplett verfallen. Hm. Hat dann, wenn ich in der Schule war, hat die zu Hause Tetris gespielt. Und die hat das, glaube ich, geschafft mit den Raketen. Ich nicht. Genau, es gab ja eine kleine Rakete, dann eine größere und zum Schluss ein Spaceship, was dann abgehoben ist, je nachdem nach Punkten gestaffelt. Und in Spieltyp B, wenn ich mich recht erinnere, gab es keine Raketen, sondern je nach Punktestand gab es eine Band, die am Ende gespielt hat. Und je mehr Punkte du hattest, umso mehr Bandmitglieder waren dann quasi da. Das war echt auch witzig eigentlich. Ja. Habe ich beide nie gesehen. Okay. Also da weißt du, was du machen kannst jetzt. Mal das Spaceship holen. Also ohne jetzt dich da in irgendwie beleidigen zu wollen in deiner Tetris-Liebe. Aber wenn ich meinen Backlog so angucke, ne, ich glaube, dann ist Tetris für den Gameboy nicht ganz weit mit vorne. Wie gesagt, für mich reicht es ehrlich gesagt immer nur so für 15 Minuten mal so zwischendurch. Aber ich entwickle da echt nicht so einen Ehrgeiz, dass ich das jetzt so lang spielen muss und so. Und ich bin auch ziemlich schnell gefrustet, das muss ich auch sagen. Dann weiß ich auch nicht, warum das bei Tetris so ist. Aber das ist ja der Gute. Quasi, ich bin damit zufrieden, wenn ich 2 Stunden Tetris spielen kann, bin ich motiviert. Aber du bist bei dem gleichen Spiel genauso motiviert und kommst zu demselben quasi Spielerlebnis, wenn du nur 5 Minuten spielst. Ja, genau. Ja, oder wenigstens zum selben Spielspaß. Ja, zumindest zum selben Spielspaß. Spielergebnis natürlich nicht. Bin aber einfach nicht so ein Puzzler. Also das hat nicht nur was mit Tetris zu tun, sondern grundsätzlich. Boah, zu deinem Geburtstag schenke ich dir ein 5000er Puzzle. Nee. Nein, aber es gibt ja auch moderne... Von dem gigantischen Tetris. Es gibt ja auch moderne Puzzle-Games, ne? Ob das jetzt, wie heißt dieses Toad Treasure Tracker oder so, ne? Oh, herrlich. Interessiert mich alles null. Null. Das ist ja auch was anderes. Ne? Das ist ja eher ein Rätselspiel. Weil ja, Rätsel und Puzzle sind ja 2 vollkommen unterschiedliche Dinge. Ja. Und viele Leute sagen dann zu sowas wie Toad's Treasure Tracker irgendwie, ja, ist ja ein Puzzlespiel. Aber das ist halt ein Rätselspiel. Da spielen ja perspektivische Rätsel eine Rolle. Du musst trotzdem Geschick aufzeigen, weil es ja eine Platforming-Steuerung hat. Und ja, so weiter und so fort. Ne? Oder also genau wie Catherine. Catherine ist im Prinzip auch, kannst du auch sagen, ist ein Puzzler, ist aber in Wirklichkeit, das ist irgendwie so ein komischer Hybrid. Also die hauptsächlichen Spielsequenzen, die jetzt nicht dialogbasiert sind, die sind halt so eine Mischung aus Rätsel und Puzzle auch. Aber so diese klassischen Puzzler, wie alles mögliche, was Match 3 angeht, also ne, Tetris und Dr. Mario und Puzzle Fighter, oder obwohl Puzzle Fighter ist technisch gesehen kein Match 3 und Tetris auch nicht. Und Dr. Mario, aber diese, wo Steine oben von oben runterfallen, du musst sie irgendwie in irgendeiner Form zusammenführen, Columns und so weiter auf dem Sega. Das sind alles klassische sogenannte Puzzlespiele, würde ich eigentlich persönlich sagen. Ich sag ja nur, ich bin halt da nicht so hinterher mit. Ja. Das ist einfach so. Warum auch immer das so ist. Ist halt nicht mein Genre. So. Ja, ist auch kein Problem. Nee. Also, wir haben ja gerade schon mal gesagt, ich habe damit auf dem Gameboy angefangen. Du hattest, auch auf dem Gameboy wahrscheinlich den ersten Berührungspunkt, genau. Ne? Ja. Und Paki, du wahrscheinlich. Ich denke, ich hatte den auf dem NES, den ersten Berührungspunkt. Ja. Und das ist ja dann höchstwahrscheinlich sogar noch ein bisschen früher. Würde ich sogar stark von ausgehen, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Ich glaube, also NES ist auf jeden Fall, NES Release ist glaube ich 86, okay, Game Boy ist glaube ich 90, 91, kann Game das Boy sein? Ist 89 halt zum Release, also 89. Zumindest in Japan dann. Ja, ich rede immer von Europa, also der NES war auf jeden Fall eher da, das war meine erste richtige richtige Konsole, den Atari klammer ich immer so ein bisschen aus bei uns, weil mein Bruder und ich den irgendwie schon damals kacke fanden, den Atari 2600, warum auch immer. Ja, weil die Ports auch richtig scheiße waren. Bitte? Weil die Ports einfach so richtig scheiße waren. Spiel mal Pac-Man oder Space Invaders auf dem 2600. Das ist halt so ein Kernschrott gegenüber den Automaten. Aber es hat die Hardware halt einfach leider nicht hergegeben. Deswegen sage ich halt immer, meine erste richtige Konsole war das NES. Und ich denke, da war das Dreiermodul dabei. Und da war dann auch. Obwohl ich da auch sagen muss, wenn du halt so ein Dreiermodul hast, dann gehst du natürlich auch zuerst als Kind, also ich zumindest, gehst du erst auf Mario. Und dann natürlich auf sensationelle World Cup. World Cup, bestes Fußballspiel aller Zeiten. Ja, auf jeden Fall eins der besseren Fußballspiele, genau. Also auf jeden Fall, ja, ist natürlich jetzt diskussionswürdig, aber ist auf jeden Fall mein Lieblingsfußballspiel. Ja? Ehrlich? Ja, okay. Ja. Ich weiß, so viel Spaß mit gehabt. Ich finde Mario Smash Football auch noch ziemlich gut. Ja, ist auch gut, aber. Das ist richtig, aber hat ja nichts mit Fußball zu tun. Ist ein Fun-Fußballspiel. Ja, okay, World Cup hat auch nicht viel mit Fußball zu tun. Wollte ich gerade sagen. Also der Typ, der so einen Flugkopfball macht und der Ball fliegt dann in so Zackenlinien und haut den Keeper K.O. Richtig geil. Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ja, hast du noch nie die Kickers gesehen? Die Kickers fand ich nie so geil. Ich fand immer Tsubasa Ozora fand ich immer geiler. Kickers sind die besten. Nein, Tsubasa war besser. Okay, das Tsubasa noch? Themen für einen anderen, ja, ich kenne ihn auch. Themen für einen anderen Podcast. Ja, ein bisschen abschweifen muss immer drin sein. So, zurück zu Tetris. Erste Berührungspunkte. Ja. Genau. Aber du hast ja gesagt, du hast dich damit nicht lange aufgehalten. Ich habe relativ oft Tetris gespielt, spiele ich auch heute noch gerne. Wie gesagt, mein Opa spielt seit 20 Jahren nur Tetris. Sauber. Das ist krank. Ja, aber das, was dein Opa einfach für eine unendliche Liebe zu diesem Spiel haben. Schön, muss, ne? Oder? Ja, voll super, eine super schöne Geschichte einfach. Der hat mir auch früher oft berichtet, wenn ich da vorbeigekommen bin, dass er wieder eine Rakete geschafft hat, wie er Space Shuttle hat starten lassen. Ja, der war ist doch voll süß, ey. Finde ich total gut. Voll wenn gut. Du mal überlegst, was für eine Auswahl es gibt an Gameboy-Spielen und dein Opa ist einfach völlig zufrieden mit Tetris. Mit einem Spiel, was ja im Grunde dem kompletten Konzept von Pixel und Plastik und unserer Sammelwut gegenübersteht, die wir uns alle so viel Games kaufen, dass wir einen riesen Backlog hier haben, den wir niemals im Leben aufgespielt kriegen. Und dein Großvater kauft sich einfach ein Spiel und ist sein Leben lang glücklich. Wahnsinn, ne? Der könnte sogar aus meinen 150 Gameboy-Spielen einfach eins aussuchen, was er spielen will. Aber der spielt und der sagt no. Ja. Das ist eigentlich wirklich krass, ne? Also ist eine Eigenschaft, die weiß ich nicht. Die hätte ich auch gerne. Für mich nicht. Ist schon beneidenswert, ne? Ja. Ganz kurz, in dem Zuge, welches Spiel, wenn ihr überlegt, ihr wärt Jeschkes Opa und ihr spielt nur ihr spielt nur ein einziges, also Jeschke, überleg mal, stell dir mal vor, du wärst dein eigener Großvater. Aber stellt euch mal vor, ihr hättet so ein Spiel, was ihr euer Leben lang spielt, weil damit wärt ihr total überglücklich und das könnt ihr immer zocken und welches wäre das? Wo ihr sagt, wenn ich nur noch das spielen dürfte, wäre okay. Boah. Fang du an, Jeschke. Das ist schwer. Oder musst du noch überlegen? Ich kann meins sofort raushauen. Ja, du sagst Street Fighter, ne? Street Fighter 2. Ja. Irgendeins davon. The World Warrior. Turbo ist mir egal, aber Street Fighter 2. Das ist schon schwierig, ne? Wahrscheinlich. Dennis? Ich habe mir selber noch nicht wirklich eine Antwort auf die Frage überlegen können, tatsächlich, weil es mir jetzt gerade einfach so rausgeschossen. Bei mir wäre es, glaube ich, also ich glaube, ich wäre tatsächlich, ich könnte damit zufrieden sein, nur noch Tetris zu spielen. Ich glaube auch, dass das eine längere Motivation hat, wie jetzt beispielsweise, was ich auch mir theoretisch vorstellen könnte, wo ich sagen könnte, jo, das kannst du immer spielen, sowas wie Animal Crossing, aber irgendwann wird es halt langweilig, weil du darin einfach nichts mehr erreichen kannst. Wenn du nichts erreichen kannst, dann ist es halt irrelevant. Aber bei Tetris kannst du immer was erreichen. Du kannst immer einen guten Highscore haben, du hast immer einen Nervenkitzel. Tetris wäre schon irgendwie, doch, das könnte ich schon auch irgendwie immer spielen. Selbst Resident Evil, so meine Lieblingsspiele, Resident Evil, Mario, Bioshock, Silent Hill, keine Ahnung, meinen ganzen Nier und so weiter. Sind meine ganzen Spiele. Die spielst du doch nicht tausendmal. Ja, und woran liegt es? Weil das ja storygebundene Titel sind. Weil das ein Ende hat, das Spiel. Ja, und du hast halt irgendwann alles entdeckt. So. Ja. Und du kannst halt, selbst bei Street Fighter könntest du ja sagen, ich kann immer noch besser kämpfen, ich kann immer noch den Gegner in einer schnelleren Zeit besiegen und mehr Punkte kriegen. Und so. Aber wenn du halt, wenn du halt so wirklich so storygebundene Spiele hast, dann hast du das Ende gesehen. Gut, jetzt bei Nier Automata gibt es irgendwie, was weiß ich was, 12 Enden oder so. Aber auch selbst die hast du ja auf deiner einsamen Insel irgendwann mal gesehen. Naja, und das hast du halt bei Tetris nicht und das hast du bei Fighting Games ganz oft auch nicht. Vielleicht noch Sportsimulation könnte man auch noch mit reinnehmen. Der ein oder andere denkt vielleicht, boah, okay, ich nehme FIFA. Ey, ich glaube, so, ich würde einfach einen Fußballmanager nehmen. Manager auch noch? Ja. Ah, du hast ja letztes Mal auch im Podcast gesagt, du bist hier so ein Wirtschaftssimulationstyp, so ein klassisch deutscher Spieler, ne? Voll. Ein Fußballmanager, erstmal Fußball als großes Hobby und du kannst halt immer weiterspielen. Ja, ist die, die so generieren cool, ja, halt neue Spieler, du kannst den Transfermarkt immer neue Spieler kaufen, kannst besser werden, kannst mit irgendwie die Champions League gewinnen, dann konntest du in irgendwelchen früheren Teilen, wurdest du irgendwann zum Bundestrainer ernannt, dann konntest du Weltmeisterschaften spielen und so Sachen nebenbei. Ich glaube, da hast du eine super Langzeitmotivation, du hast immer was Neues. Ja, aber Tetris ist auf jeden Fall schon oben mit dabei. So, ja klar, Tetris würde ich auch, wenn es so nur Tetris geben würde. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Ja, voll. Ja, ich glaube, da müssen wir uns mal drüber Gedanken machen. Mal, ja. Ich glaube, die müssen wir uns mal nächstes Mal noch mal stellen, die Frage. Ja, da oder muss, wir machen mal einen Podcast drüber. Ja, ob man da so lange drüber reden kann, weiß ich nicht. Aber naja, wenn wir sagen, jeder bringt drei Spiele mit, wie zum Beispiel bei unserem Horrorfilm-Podcast. Ja, okay. Wir drei auf einer einsamen Insel, jeder hat drei Spiele. Könnte man schon. Aber das soll ja jetzt heute nicht Thema sein. Zurück zu Tetris. Tetris. Das war Mario. Mario Tetris. Genau. Jetzt hast du ja eigentlich, schon. Jetzt haben wir ja, ey, ohne Scheiß. Sorry. Normalerweise hätte doch Nintendo, weil die ja immer irgendwelche Mario-Gimmicks mit da reinpacken, hätten die doch irgendeinen Score nehmen müssen, wo Mario auftaucht, oder? Ich wollte gerade mal was fragen, wo du Mario gesagt hast und wo der Dennis gerade so ein bisschen die Genre mir so erklärt hat. In welches Genre gehört denn Alleyway? Alleyway ist ein klassischer Ich würde sagen, das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Das ist ein Shoot'em-up. Nee, so? Überhaupt nicht. Nee. Du schießt ja nicht aktiv. So wie so ein Pong-Game eher, ne? Ja, eigentlich ist das eine Pong-Variation. Ja, aber das habe ich. Singleplayer-Pong dann. Ja, genau. Ja. Das habe ich auch geliebt, ey. Und da steigt ja Mario auch in das kleine Raum. Genau, deswegen. Das fand ich auch. Ja. Pong fand ich auch richtig gut. So, Alleyway hat eigentlich null Bezug zu Mario, aber die lassen halt einen kleinen Mario am Anfang des Levels in das Schiff einsteigen. Und schon habe ich mir gedacht, boah, ey, der sitzt da jetzt drin, hat so ein kleines Lenkrad in der Hand und steuert von rechts nach links und du bist dafür verantwortlich, dass der Ball nicht runterfällt. Ja, der ist ja auch der Schiedsrichter bei Tennis. Ja, der hat überhaupt keine Bewandtnis. Und bei Golf ist der ja auch der Typ, der spielt quasi. Ja. Genau, bei Golf. Genau, warum auch immer. Deswegen ja, richtig, mich ja, das Tetris, haben die ja damals echt gemacht, weil das einfach so wichtig war, dass Mario als Maskottchen überall irgendwie dabei war und sich die Spiele einfach so besser verkauft haben. Ja, somit haben die Mario als Marke halt auch groß gemacht, weil er immer vorhanden war in den Spielen. Ja, das wird aber wahrscheinlich daran liegen, dass das Tetris einfach vorher schon fertig war von diesem, wahrscheinlich, von diesem russischen Entwickler und die anderen Spiele halt entwickelt worden sind und man hatte schon die Idee von Mario, ne? Naja. So. Naja, gut. Tetris. So ist es. Ja, Wahnsinn. Geiler Scheiß. Wie geht's weiter? Ich habe jetzt mal so ein bisschen rumgeguckt. Es gibt ja auch noch ein Tetris 2. Genau. Zum Beispiel. Ne, Tetris Worlds gibt's auch noch. Also es gibt ja auch ganz verschiedene Tetris Konzepte noch und Games. So, wenn wir jetzt vielleicht mal vom normalen Tetris so weggehen. Was gibt's denn da noch alles? Du bist da ja auf jeden Fall mehr drin als ich. Was ist zum Beispiel Tetris 2? Ich habe keine Idee. Da habe ich ehrlich gesagt, habe ich Tetris 2 noch nie gespielt. Dennis, du hast gerade, glaube ich, mal gesagt, Tetris 2 und fürs SNES hast du gespielt. Dr. Mario. Ist das, glaube ich, gegeneinander spielbar? Splitscreen oder so? Korrekt, genau. Du hast einen Zwei-Spieler-Modus und ich glaube, du hast halt im Hauptspiel hast du auch noch irgendwie so ein, zwei andere Modi. Aber vom Grundkonzept her ist es überhaupt gar nicht anders. Okay. Aber ist es bei keinem so. Ist bei Tetris Worlds ja nicht so, bei Tetris 99 nicht so, bei Tetris Effect ist es ja auch nicht so, was wirklich unglaublich gut ist, da müssen wir nachher mal drüber sprechen, auch wenn es nicht 80er, 90er ist. Ja, über die Tetris 99 muss ich auch reden, weil du sagst, es ist nicht anders, aber du spielst es anders. Also du musst es anders spielen, um zu gewinnen. Ja. Aber da können wir gleich am Ende, wenn wir nochmal über die neueren Sachen reden. Genau. Also was ist denn Tetris Worlds? Ist das für GBA? Ich habe das für die Xbox. Genau, das war die Xbox Arcade Series, kam da, glaube ich, ne? Für die Originale, ne, oder? Ja, Original Xbox. Okay, und was macht Tetris Worlds anders? Also als ich es vorhin gespielt habe, war es halt Tetris wie immer und was es anders kann, habe ich noch nicht rausgefunden. Auch das wird mit Sicherheit irgendwie so andere Modi haben oder so, Okay. vermute ich mal. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mal wieder super recherchiert hier. Hier kannst du zum Beispiel bei den Tetris für Nintendo DS, da gab es auch zwei Tetris-Versionen von. Und in der einen kannst du zum Beispiel als Möglichkeit selbst Rätsel erstellen. Also diesen B-Spieltyp, den es früher beim Game Boy gab, kannst du dir quasi selber erstellen. Und dann, ich sag mal, ich erstelle den und dann sage ich hier, pass auf, probier mal, ob du das lösen kannst. Das war zum Beispiel ein Ja. Ansatz, der da halt mal ein bisschen das Spielprinzip abgeändert hat. Du konntest dir quasi Ja. selber Level erstellen. Okay. Dann kannst du für den 3DS gab es einen mit dieser AR-Funktion, der hatte den 3DS ja. Da konntest du dein Spielfeld auf die Umgebung projizieren. Also du konntest quasi jetzt deinen Esstisch, konntest du dann mit den 3DS-Kameras abfilmen, dann hast du quasi Tetris auf deinem Esstisch gespielt. Das waren so Sachen und es gab irgendwie einen 8-Spieler-Online-Modus Oh, bei der okay, ja. 3DS-Version. Okay. Also die sind dem Spielprinzip eigentlich immer treu geblieben, haben halt irgendwelche Abwandlungen, irgendwelche kleinen Einstellungen, die du ändern konntest oder wie gesagt mal diese AR-Funktion oder halt mit mehr Spielern gegeneinander. Aber so vom Spielprinzip her hat sich eigentlich nie viel geändert in den jeweiligen Variationen. Ja, spricht ja auch für eine Erfolgsmarke, ne? Ja, never Wenn du ein change a winning Spiel. system, ne? Ja, so genau, so ist das. Ja, ist so, das stimmt. Dann Wann ist denn gibt's. Release gewesen, Tetris? Haben wir das schon gesagt eigentlich? Ich Also, habe da gerade der mal kurz Alexei geguckt. Bachinov hat die erste. 84, Alter. 84 hat er die erste Da bin ich Version quasi geboren. gehabt. Und, ja, wie gesagt, die Gamer-Version kam halt zum Release. Je nachdem, welchen Release-Datum wir jetzt nehmen, ist das 89, 90. Ja. Ja, das ist schon krass, wenn du quasi. Ich meine, bei Mario hat sich immer viel getan, so, ne? Da hat sich grafisch immer einiges getan, das siehst du ja jetzt auch bei den neuen Mario, Super Mario-Teilen und so. Aber im Endeffekt viel mehr als so ein bisschen Perspektive und ein bisschen Farbe reingebracht hat man bei Tetris eigentlich nie, ne? Nö. Immer noch ein ganz striktes 2D-Ding, also echt eine Erfolgsgeschichte. Wenn du überlegst, dass jetzt Tetris 99 auch schwer gefeiert wird, irgendwie 35 Jahre nach Release vom originalen Tetris, ne? Ja. Echt Wahnsinn eigentlich. Echt Wahnsinn, was das für ein zeitloser Klassiker ist. Gab es eine Virtual Boy-Version eigentlich? Weiß das einer? Keine Ahnung. Oh, da gibt es ja nur eine Handvoll Spiele von. Ich glaube nicht. Ich glaube, da gab, oder? Boah, doch, kann Ich aber guck mal sein. eben. Ich muss auch mal ganz ehrlich zugeben, für mich war Tetris immer ein Spiel, weil wir hatten ja eingangs auch gesagt, dass es auf 60 oder über 60 Konsolen oder Systemen gibt. Für mich war Tetris immer ein Spiel, was verknüpft war mit dem Game Boy. Und mit dem NES. Ich habe das nie auf anderen Systemen gesehen, für mich selber. Da war für mich immer auf diese beiden Systeme beschränkt. Ja. So, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe das auch nicht wirklich auf anderen Systemen gespielt. Also ich besitze Tetris auf ein paar anderen Konsolen, aber also ich glaube, nach NES und Game Boy war der nächste Teil, den ich gekauft habe, weil der, also als der neu rauskam tatsächlich und auf einer übergreifenden, also generationenübergreifenden neueren Konsole, war Tetris 4. Also nicht Tetris 4, sondern Tetrisphäre, wie die Atmosphäre Ja. sozusagen, ne? Tetris 4 fürs N64. Und das hatte einen ganz anderen Ansatz, weil du keine Reihen bilden musstest, sondern du musstest Steine abbauen und zwar wie die Oberfläche von einem Planeten. Stellt euch einen Planeten vor, du bewegst den Planeten, du kannst ihn also drehen, hoch, runter, links, rechts, auf der X- und Y-Achse. Drehst du den quasi durch die Gegend und du hast halt Tetris-Steine, die von oben runterfallen. Und die Oberfläche des Planeten, die ist auch in Tetris-Stein-Gitter unterteilt. Und da musst du dann auch immer Sachen draufhauen, damit die verschwinden. Und dann hast du mehrere Schichten von Steinen und irgendwann kommst du halt zum Kern. Und wenn du den Kern freigelegt hast, dann hast du gewonnen. Also musst du nicht das ganze Ding abräumen. Ah, okay, ja. Hat aber auch ein sehr cooles Konzept. Also ich fand es sehr gut. Genau, also ich habe gerade mal geguckt, eine Virtual Boy Version gab es auch. Ja. Ja, kannst du ganz schön Geld ausgeben, ne? Wenn du als Tetris-Fan sagst, okay, wenn man alle, ich will alles zusammenkriegen, ne? Ja. So. Genau. Ja gut, ich will es auf jeden Fall nicht mehr, reicht's für den Gameboy und fürs NES auf jeden Fall dicke. Ja, genau. Es gibt heutzutage noch Tetris-Weltmeisterschaften. Ja. Echt? Um mal in diese kompetitive Schiene zu gehen. Und 2018, also letztes Jahr auf der Weltmeisterschaft, die ist immer einmal im Jahr, seit 4 Jahren, glaube ich, immer bei dieser Portland Gaming Expo in Amerika wird das Turnier ausgespielt. Und letztes Jahr hat überraschenderweise ist ein 16-jähriger Weltmeister geworden. Ach, und echt? Der hat, ein Altmeister, hat er richtig in Grund und Boden gespielt. Oh. Ja. Also da gibt es wirklich noch Enthusiasten, auch junge Leute, wie gesagt, der 16-Jährige jetzt, die wirklich hardcore Tetris spielen. Ja, es braucht ja auch nicht viel. So. Ich kann mich daran erinnern, dass wir mit 16, mit 15, 16, nein, es braucht nicht viel, um Leute zu begeistern und auch junge Leute abzuholen. Ach so, okay, das soll nicht sein. Nicht, um das gut zu können, aber wenn du mal überlegst, was wir alle für Konsolen zu dem Zeitpunkt schon hatten, als das Nokia 33 oder 3210 auf den Markt kam, da hatten wir auch schon PlayStation zu Hause stehen. Und wie wir in den Pausen wie die Blöden Snake gesuchtet haben, was ja grafisch auch völlig veraltet war. So. Aber wenn das Spielprinzip stimmt, kannst du auch heute noch junge Leute abholen. Ja. So ist das eben, ne? Und ich habe, ja, fand das immer cool eigentlich. So. Da wird aber diese Weltmeisterschaft wird richtig um Kohle gespielt, ne? Also da geht's. Echt? Preisgeld ist wie hoch? Sehr hoch. Habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt. Okay. Aber es gibt auf jeden Fall immer irgendwelche Module von Tetris, irgendwelche Sondermodule. Die letztens waren fürs NES so ein vergoldetes Modul, was dann an die, ich glaube, die Top 8 Spieler oder so ausgehändigt wurde und so Sachen. Und dann halt noch Preisgeld on top. Ja, cool. Krass. Ja, ist echt irre. Wahnsinn. Habt ihr für die PlayStation 4 jetzt dieses neue Tetris da gespielt mal? Ja, habe ich. Tetris Effect. Genau, Effect, ja. Nee, habe ich nicht gespielt. Das ist ja ein Tetsuya Mizuguchi-Spiel. Und das ist ja der Rhythmus-Spiel oder Musik-Fusionsspiel-Gott der Videospiel- Welt, der ja auch Res gemacht hat und Child of Eden und ja, inzwischen, wie gesagt, Tetris Effect. Und der macht das echt so, dass der das Audiovisuelle von Tetris komplett verbindet und so unfassbar gut miteinander verschmelzen lässt, dass es wirklich, es ist kaum zu glauben, wie gut das ist. Sprich, ja, überlegt hat, also du hast die ganze Zeit gute Beats, je nach Spielsituation angepasst, oder wie? Genau, du hast halt so Hintergrundmusik und deine Steine fallen mit einem bestimmten Geräusch, was auf die Musik zugeschnitten ist. Das heißt, jedes Level hat ein eigenes Sounddesign, nicht nur das gesamte Spiel. Ach, okay. Also wirklich so wie Res. Du konntest da bisher auch durch und hast beim Abschießen hast dann den Beat quasi erstellt, ne? Richtig, genau. Ja. So ist es da auch. Also okay, du beeinflusst die Musik in dem Sinne, dass du, wenn du die Steine drehst, fallen lässt oder rein abräumst, Geräusche machst und sich das dann in die Musik mit einfügt. Und das ist halt unglaublich genial. Ja. Ja, Wahnsinn. Also wie gesagt, selbst heute mit dem alten Spielprinzip kriegt man trotzdem noch einen leichten neuen Kniff hin, womit das dann wieder interessant wird, ne? Ja, vor allen Dingen, also bei Tetris Effect ist es so, du hast diese neue Fähigkeit sozusagen, die nennt sich Tetris Zone oder so. Dann bist du so in der Zone drin. Das ist wie bei so einem Super Special von einem Kampfspiel. Also du hast halt einen Meter, so eine Art Leiste, die füllt sich, wenn du rein abräumst. Und wenn die voll ist, diese Leiste, kannst du diese Zone anmachen. Dann friert das Spiel im Prinzip ein und du musst die Steine, also die Steine, die fallen nicht mehr mit ihrer irren Geschwindigkeit runter, sondern du kannst dir jede Zeit der Welt nehmen, um die Steine halt zu platzieren und musst dann rein abbauen und das ist so ein bisschen weird. Du baust dann die Reihen ab und wenn eine Reihe abgebaut ist, kommt diese abgebaute Reihe nach unten, also nur visuell angezeigt. Die wird also quasi, die verschwindet dann, aber der Rest, der bleibt Dann im Prinzip so, weil beim normalen Tetris-Spiel, wenn du eine Reihe machst, dann rutscht ja alles von oben nach unten runter. Und eröffnet dir auch neue Möglichkeiten. Da ist es halt nicht ganz so. Die Oberfläche bleibt im Prinzip immer gleich, das, was du ankratzt. Ist ein bisschen schwer zu erklären, wie diese Zone funktioniert. Die holt einem aber, oder die gibt dir aber die Möglichkeit, dir nochmal einige Reihen wegzuräumen, ohne Zeitdruck oder ohne die Angst, dass dir die Steine so runterfallen, dass du halt rausfliegst aus dem Spiel. Und wenn du dann, weiß nicht, 6, 7, 8, 10, 12 Reihen weggehauen hast, dann kannst du dich nochmal aus einer ganz, ganz brenzlichen Situation rausholen, nur weil du die Zone anmachst und dann mal eben ein paar Reihen wegpfefferst, die sonst so schnell nicht für dich zu eliminieren Ja. möglich gewesen wären. Und ja gut, jetzt kannst du das natürlich nicht unendlich lang machen. Ich habe zwar gerade gesagt, du hast keinen Zeitdruck, aber nur, weil die Steine halt nicht von alleine runtersausen. Ja. Aber trotzdem, dein Tetris-Zone-Meter, der läuft halt ab. Also je nachdem, wie voll der ist, hast du halt ein paar Sekunden mehr oder weniger. Und irgendwann ist der leer nach weiß nicht, 10, 15 Sekunden, ich weiß nicht. Und dann geht es normal weiter. Ja, Wahnsinn. Also wie gesagt, mit so kleinen Veränderungen hat man ja quasi wieder einen ganz neuen Kniff ins Spiel gebracht, ne? Ja, und es hat auch diverse neue Spielmodi. Ja. Ja, wobei ja eigentlich, ne, die klassischen Varianten eigentlich die sind, die am meisten gespielt werden wahrscheinlich, ne? Was für Tetris-Spieler seid ihr denn? Immer sofort jede Reihe weghauen oder schön aufstapeln und auf den langen Vierer warten und Punkte sammeln? Also da kommst du jetzt, da sind wir ja schon fast bei der Switch-Version dieses Battle Royale Tetris, weil du musst unterscheiden, welchen Spielmodi du spielst. Wenn ich den Spielmodus A spiele, also bei Tetris, dann um die hohe Punktzahl zu erreichen, musst du versuchen, nur Tetrisse zu legen. Also sprich vier Reihen und dann den langen da reinlegen. Weil das ist der höchste Punktemultiplikator, den du haben kannst. Ja. Entschuldigung. Dennis, ich wollte einfach, bist du eigentlich ein bisschen stolz auf mich, dass ich mir jetzt jeden Witz verkniffen habe? Sag mal ganz ehrlich. Den Also, langen reinlegen. Ich wollte das nur mal einfach nur mal. Ich hatte auf ein Lob gewartet, aber es kommt einfach keins. Es kommt einfach keins. für mich ist das dieses Tetris-Jargon so normal, dass ich dann keine Witze darüber mache, weil das für mich vollkommen normal ist, so zu reden, wenn Ja, man aber du weißt ja, Tetris dass ich ein spielt. Primi bin. Ja, ich weiß, dass du auf jeden Fall keinen Flachwitz auslässt, der dir unter die Türkante kommt. So sieht's Aber aus. ja, nee, ich bin stolz auf dich. Ich habe nur nicht drüber nachgedacht. Ja, Danke. bitte. So, wollte ich Genau, einfach. also das beim Spielmodus A ist halt die Prämisse, sage ich mal, wenn du viele Punkte haben willst, immer ein Tetris zu legen. Und wenn wir jetzt auf die Switch-Version gehen, das ist ja quasi ein ja, 100 Spieler oder 99 andere und du spielst gegeneinander. Also so ein, die haben es ja als Tetris Battle Royale betitelt. Ja gut, aber das haben sie ja gemacht, weil Battle Royale einfach Klar, gerade gerade so gehypt ist, ja. das neue Wort ist, durch diese Genau, ganzen Battle ja. Royale-Kackspiele, die es da so gibt, Auf jeden wovon Fall mich übrigens keiner interessiert. ist da die Prämisse, jede Reihe so schnell wie möglich wegzubekommen. Ist so, ne? Ja, also die Krux dabei ist ein bisschen, du kriegst ja, wie bei den alten Gameboy-Spielen ja auch, wenn du mit Link-Kabel gespielt hast und wir beide haben gegeneinander gespielt und ich einen Tetris gelegt habe, hast du ja die Reihen unten drauf gekriegt. Und das ist ja bei diesen Tetris 99 ist das ja genau dasselbe. 99 Spieler spielen gegen dich und man kann vorher einstellen, welchen Gegnertyp man mit seinen Reihen quasi belasten will. Da gibt es einmal das Zufallsprinzip, dann gibt es einmal schnelles K.O., dann gibt es den Gegenschlag und was war denn der Random. vierte? Random, glaube ich. Ja, zufällig hatte ich das schon. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es vier verschiedene Sachen. Das heißt, schnelles K.O., dann weist der den Gegner zu, der gerade die höchsten Reihen hat. Der kriegt dann nochmal deine extra Reihen, damit der schneller stirbt und du weiter nach unten in den Plätzen kommst. Konter. Konter, genau. Wenn du Reihen von einem bekommst, schickst du dem die zurück. So war das. Dann gibt es zufällig, wird halt zufällig ein Spieler ausgesucht, der deine Reihen bekommt. Bei dem Konter, wie gesagt, kriegt halt der andere Spieler, der die gerade Reihen verpasst hat. Naja, und auf jeden Fall ist da quasi das Prinzip, so lange wie möglich, so weit wie möglich unten zu bleiben. Sprich, jede Reihe quasi auslöschen, weil mit jeder Reihe, die du auslöscht, kriegt ein anderer eine Reihe. Und die Reihen, die du bekommst, haben ein Zeitfenster von circa 15 Sekunden, bis die wirklich in deinem Bildschirm sind. Vorher sind die links in einer kleinen Leiste, dass die quasi angesammelt werden. Und die Genau. kannst du aber, wenn du Reihen wegspielst, kannst du die Reihen, die du quasi dazu bekommst, wieder minimieren. Für jede Reihe, die du quasi von dir wegschickst, wird eine Reihe wieder gecancelt, die du eigentlich hättest draufkriegen müssen. Ja, obwohl die Frage da ist, ob es halt auch Sinn macht, sich einfach die Reihen offen zu halten, bis man eben angegriffen wird, um dann möglichst schnell die wegzuspielen. Ich bin da noch nicht so hinterher. Ich bin jetzt Level 13, glaube ich, da. Level 13 oder 15, so um den Dreh. Und ja, ich habe am Anfang wie klassisch Tetris gespielt und bin nie über Platz 70 oder so rausgekommen. Oh. Und dann habe ich versucht, einfach mal ganz schnell die Reihen wegzubekommen und so weit wie möglich unten zu bleiben. Und meine beste Platzierung war jetzt Platz 9. Meine beste war heute 31. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Ich habe auch erstmal gedacht, das Beste ist vielleicht unauffällig sein, erstmal zufallsmäßig spielen, keinen angreifen, weil du natürlich dann auch Gefahr läufst, die Reihen zurückzukriegen. Ich weiß auch noch nicht so genau. Macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Ist ja auch umsonst für die Switch, Ja, beziehungsweise ist halb, ja. umsonst downloadbar und man muss dann eben halt diese Switch Online-Geschichte abschließen, die ja im Vergleich zum PS Plus auch deutlich günstiger ist. Ne? Ich glaube 3,99 € für einen Monat und für 3 Monate 7,99 €. Ja, für ein ganzes Ja. Jahr 20. Wollte ich gerade sagen, also es kostet ja 3 Monate, kostet ja so viel wie bei PlayStation einer. Ja. Obwohl das jetzt auch letztens im Angebot war, das nur mal nebenbei. Aber es ist schon extrem günstig und dann kriegt man ja noch die Nintendo Classic-Spiele mit Wo auch Tetris dabei dazu, ist. wo auch Tetris mit dabei ist, ganz genau. Ja. Und Kirby jetzt. Kirby ist dabei jetzt, ja. genau. Nee, aber wie Also gesagt, es dieses ist Switch 99 Tetris ist witzig. Also ist ein anderer Kniff, ein anderes Spiel quasi. Also man spielt Tetris jetzt gefühlt anders, es ist alles hektischer, weil du halt auch diese 99 Spieler auf dem Display oder auf dem Fernseher neben dir hast. Du hast dein Tetris-Feld in der Mitte und rechts und links sind die 99 Spieler, die du in klein sehen kannst, wie die gerade, wie hoch ihre Reihen sind und Ja, obwohl ich das ehrlich gesagt auf dem Bildschirm der Switch nicht erkenne. Also Ah, am doch, wenn du, Fernseher wenn du, vielleicht. du kannst ja wirklich, du kannst ja sogar selber steuern, wen du die Steine zugeben willst mit Ja, dem ich weiß, aber Joystick. Und das du machen meine kannst, Augen nicht mit. naja, du kannst, wenn du drauf achtest, wirklich, kannst du zu denen gehen, die am höchsten sind, denen noch Steine geben und dann sind die weg. Ja, also das. Aber vielleicht war das auch in der Hektik, dass ich gar nicht in der Lage Am dazu war. Anfang konnte ich halt auch nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt so 5, 6 Stunden ungefähr gespielt und irgendwann kriegst du so einen Blick auch mal peripher, so rechts und links, wo gerade was abgeht und wo du vielleicht hingucken musst und wo es hingeht. Weil du kriegst ja auch angezeigt, von welchen Spielern dir gerade Steine geschickt werden. Ja. Da sind ja immer die Fäden quasi zu den Spielflächen hin. Und da könntest du dann auch in der Situation die zurückschicken. Ja, also klar, also ich meine, für umsonst, ne, da stelle ich keine Frage, macht auf jeden Fall Spaß. Mal gucken, wie lange ich da dran bleibe. Wie du ja schon sagtest, du brauchst halt dieses Die Online-Account-System, also du musst Mitgliedschaft, halt ja. diese Nintendo-Mitgliedschaft haben, sonst kannst du es nicht spielen online. Ja, genau. Für die PS4 gibt es das nicht, nee. Aber um auf Tetris Effect zurückzukommen, ich bin dafür, dass man sich das kaufen sollte. Das ist eine der besten Tetris-Varianten, die es gibt. Komisch, Okay. dass es keinen Zweispieler-Modus hat. Sehr doof. Ah, okay. Aber ich glaube, das ginge einfach nicht, weil das würde dich, glaube ich, total kirre machen mit dieser ganzen Audionummer, Ja, mit weil du zwei ja dann auch Musikstücken, die. ne? Ja. Ge ja, nee, du wärst ja dann wahrscheinlich also wenn überhaupt, dann geht das nur mit einem Level, dass du im selben Level bist. Aber dann würden ja trotzdem, es würden ja doppelt so viele Soundeffekte kommen. Ich glaube, das wäre einfach Overkill. Und Das dann ist halt Drogen eine nehmen. Singleplayer-Erfahrung. Aber es ist wirklich brillant. Absolut. Jo. Hast du noch was geplant für Tetris, Also, Jeschke? ich war mit der Hast du noch? Switch-Version jetzt quasi durch mit meinen Punkten zu Tetris. Wenn ihr noch irgendwelche Anekdoten oder so habt, könnt ihr die gerne noch raushauen. Ich meine, Dennis hätte gerade gesagt, er wollte noch über irgendein Spiel sprechen. Über irgendeinen Puzzler. über irgendeinen Puzzler, einen anderen Puzzler. Ach so, ich habe noch einen anderen Puzzler. Jetzt, du hast doch irgendwie gesagt, da müssen wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen. Irgendein sensationeller Puzzler. Ist mir aber jetzt entfallen, wie der Name war. Aber dir wahrscheinlich auch. Weil das wahrscheinlich gefühlt vor einer halben Stunde für, war. Ich hätte noch einen, dann überleg erstmal. Für die PS4 gibt es nämlich Tricky Towers. Kennt das jemand von euch? Ach ja, das ist ja wirklich sehr, sehr Tetris-ähnlich. Also ne? Das ist... aber halt schon anders. Das ist eine, wie so eine Art, ja nicht mal Adaption, ist eher wie eine Art Interpretation. Ja, das ist so eine Hommage. Du hast die Tetris-Steine und das ist quasi ein bis zu 4-Spieler-Couch-Koop-Spiel und du fängst quasi auf einer grünen Fläche, jeder hat eine grüne Fläche, da fängst du an und die Steine kommen runter. Du hast aber rechts und links keine Begrenzung. Und du musst jetzt quasi einen Turm bauen mit den Steinen. Das Prinzip ist quasi nicht, die wegzubekommen, sondern das System ist, einen stabilen Turm zu bauen und den so schnell wie möglich bis nach oben ans Ziel zu bringen. Also das heißt gegeneinander, wenn wir gegeneinander spielen. Ja. Und du musst den halt stabil bauen. Du musst, kannst Risiko gehen und den klein, klein, klein, ganz instabil hochbauen, dann bist du halt schnell oben. Kann aber sein, dass du dann irgendwie der umkippt, weil du irgendwas falsch legst und das Gleichgewicht physisch dann nicht mehr da ist. Ja, genau. Und, die sind so physikalisch einigermaßen korrekt aufgebaut, ne? Genau, genau. Und du kannst dann auch irgendwie vom Gegner aus Steine bei dem anderen runterfallen lassen, dass der Turm zerstört wird und so. Also es sah richtig, richtig witzig aus. Geil. Das ist halt auch Tetris-Prinzip, aber halt ein bisschen anders in das Spiel eingebaut quasi. Ich habe das noch nicht gespielt, habe aber mehrfach schon gehört, oder habe ich das vielleicht doch mal irgendwie auf einer Party mit Kumpels gespielt? Mehrfach gehört, dass es Leute richtig hart feiern, ja. Ja. Ich habe bisher auch nur Gutes davon gehört. Ich habe selber noch nicht gespielt, ich habe mir aber letztens jetzt mal ein paar Let's Plays davon angeguckt. Sah witzig aus, auf jeden Fall ein gutes Partyspiel. Cool. Ja, stimmt, das ist ja wirklich eine Tetris-Variante, die sehr, sehr ähnlich ist, sozusagen, zum Original, aber doch eher eine Adaption ist, ja, stimmt. Genau. Ja, ich weiß nicht so genau, Paki, ehrlich gesagt, welche, ob ich irgendwie ein anderes Puzzlespiel ansprechen Nee, ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Also bis auf Tetris 4, was ja wirklich auch ein Tetris ist, sozusagen, schon im Namen, aber echt ein anderes Spiel ist auf dem N64. Ich weiß gar nicht, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, Nintendo-mäßig, ich wüsste nicht, dass es ein Tetris für ein GameCube gibt, aber ich bin auch schlecht unterrichtet. Doch, ich glaube schon, oder? Oder Wii, also habe ich... Doch, Wii gibt es auf jeden Fall eine Tetris-Version. Ja, okay. Ja. Aha. Ich meine, es gibt ja auch Tetris... Tetris für World für GameCube. PlayStation 2. Ah ja, okay. Ja, also, sieht jetzt wie ein normales Tetris aus mit so Hintergründen, die dann halt in der Wüste sind und so Sachen. Ja. Also, die Nintendo selber hat ja wenig rumexperimentiert. Die haben halt irgendwie dann, wie gesagt, jetzt hier mit den Hintergründen oder dann halt mal einen anderen Modi eingefügt, der zusätzlich zu den normalen Modis dabei ist. Also, die haben sich ja relativ wenig getraut, mit der Tetris-Formel irgendwie da verrückt zu spielen. Mhm. Außer jetzt vielleicht für den N64. Ja. Aber ansonsten sind sie sich ja ihrer Linie in den Spielen treu geblieben. Ja. Also so anekdotenmäßig hast du ja gerade gesagt, ne? Da gibt's ja, da hat ja jeder bestimmt auch von uns irgendwie so ein paar Geschichten zu erzählen. Sei es deine Großvatergeschichte. Ja, genau. Oder so generell irgendwas mit Familienmitgliedern. Also ich weiß auch, dass sowohl mein Vater als auch meine Mutter halt irgendwie zu Hause immer noch Gameboys haben, wo ein Tetris-Modul drin ist. Ja. Und irgendwie, weiß ich nicht, in der Schule oder mit Freunden halt irgendwie Linkkabel und so weiter oder sonst was für Competitions gemacht. So eine meiner Lieblings-Tetris-Anekdoten, wenn ich an Tetris denke und nicht nur an super viele coole Spielstunden, die ich damit verbracht habe, sondern an wirklich wilde Anekdoten oder so. Ich habe ja mal mit meiner Frau für ein paar Jahre dieses Restaurant gehabt, die Krümelküche. Und da haben wir mal ein Tetris-Turnier veranstaltet. Stimmt, ja. Ja, und das habe ich mit dem lieben Beray zusammen gehostet sozusagen. Wir waren beide die Ausleger dieses Turniers und Moderatoren auch gleichzeitig. Und seine Idee war aber, das dann auch wirklich original wie früher auf dem Gameboy zu machen, per Linkkabel, dann immer zwei Kontrahenten gegeneinander. Dann haben wir das gemacht, haben wir dann einen Tisch freigeräumt, zwei Lampen drauf, damit man halt genug sehen kann, weil mit dem alten Original JMG Gameboy von Nintendo konntest du ja nicht viel sehen. Und dann per Linkkabel ging das dann per Ausschlussprinzip, ging dann immer zwei gegen zwei, oder einer gegen einer, also immer in Zweierblocks haben die dann gegeneinander gespielt und sind dann nach und nach rausgeflogen. Und das war so witzig, weil die Zuschauer, also die Leute, erstens die Leute, die ja noch auch noch im Turnier waren und auch ein paar Leute, die wirklich als Zuschauer da waren, die konnten ja wirklich effektiv nichts sehen. Denn du konntest dich ja nicht irgendwie mit, weiß nicht, 20, 30 Leuten oder so um so zwei Leute rumknubbeln und dann denen über die Schulter gucken. Also haben wir das so sportmoderatormäßig aufgezogen und haben dann da kommentiert, wie die einzelnen Spieler da ihre Tetris-Steine quasi platzieren. Und das war so witzig. Da haben wir auch irgendwie so Sachen erfunden, die ich vorher noch nie gehört hatte. Aber dann so, oh, jetzt kommt er mit der Unterbautechnik an oder so. Und das ist dann, wenn du, stell dir vor, du hast einen, als allerersten Stein, wenn dein Level beginnt, hast du einen Z-Stein beispielsweise. Und den musst du dann flach, oder du legst den dann flach, dann hast du ja eine Kante, die du erstellst dadurch, wo du eigentlich ein Loch hättest, wenn du daneben einfach glatt baust. Also müsstest du eigentlich, wenn du einen Z-Stein hast, müsstest du eigentlich den L-Stein haben und den auf den Boden fallen lassen und dann im allerletzten Moment nochmal Rüberziehen. nach rechts rüberziehen, Ja. dass der dann die Lücke schließt. Ne? Das war zum Beispiel die Unterbautechnik. Oder dann haben wir uns dann irgendwie, haben wir immer so kommentiert, wenn es ganz knapp war. Oder ja, und jetzt hier kommt der Tetris, der lange ersehnte, lange Stein oder was weiß ich. Ne? Und oh, wohin mit den ganzen Würfeln? Wer kennt das nicht? Und so, nur so dumme, so Moderatorenfloskeln und so weiter. Aber auch richtig, und dann so laut und enthusiastisch. Ne? Und das war einfach wahnsinnig witzig. Und hat auch Spaß gemacht, das zu kommentieren. Und das war halt dann so, dass ich hinter dem einen Kontrahenten gestanden habe und der Bärer hinter dem anderen. Da haben wir das dann angeguckt und uns dann gegenseitig so das Kommentieren hin und her geworfen. Das war echt einfach nur saulustig und hat mega Bock gemacht. Das Finale haben wir dann tatsächlich auf dem Super Nintendo ausgetragen, weil wir gedacht haben, finale Runde, das muss ja wirklich jeder zugucken können. Das ist dann so spannend. Und das haben wir dann auf dem Super Nintendo ausgetragen, auf diesem Dr. Mario und Tetris Modul, wo beide Spiele drauf sind, da haben wir dann Tetris im Zweispieler-Modus gespielt, genau. Ja, Und das ist so geil. eine Ja. meiner witzigsten und liebsten Anekdoten, die ich erzähle, wenn ich über Tetris nachdenke. Ja, verrückt, ey. Und halt, weiß nicht, irgendwie vor unserer Hochzeit waren meine Frau und ich waren wir auch, das war nämlich da so ungefähr um dieses Turnier rum. Da haben wir uns irgendwie, um uns auf das Turnier vorzubereiten, haben wir uns irgendwie auch relativ viel mit Tetris befasst und haben abends im Bett vorm Schlafengehen immer nochmal so zwei, drei Matches irgendwie per Linkkabel dann gespielt. Das war auch mal sehr witzig. Also ja, im Endeffekt, ich habe nur eigentlich nur gute und fast gar keine Frusterinnerungen an Tetris. Man hat ja eigentlich von allen möglichen Videospielen immer auch harte Frustmomente, an die man sich erinnert. Tetris eigentlich immer nur mit Spaß verbunden. Ja, das ist das Einzige bei der Switch-Version, da ist schon ein bisschen frustig, weil du manchmal auch einfach nichts dafür kannst, wenn du Es von rausfliegt, fünf ja. Leuten auf einmal fünf, sechs, sieben, acht, neun Reihen auf einmal zugeschustert kriegst, dann bist du sofort ganz oben und kommst da nicht mehr klar, da kommst du meistens auch nicht mehr runter. Ja. Das ist das einzige kleine Problem, aber da, wie gesagt, kann man halt vorbeugen, wenn man immer stetig irgendwie guckt, sobald man in dieser Ladezone für deine gegnerischen Reihen, wenn du die schnell abarbeiten kannst, Ja. dann wird es halt nicht so frustig und du kommst halt auch relativ weit dann. Ja gut, das ist ja dann wirklich dann nochmal ein etwas anderes Spielprinzip, wodurch das Genau. dann schwieriger wird, ne? Ja. Klar. Ja, Aber cool. auch da hast du wieder die Schnelligkeitskomponente. Ab 50 Spielern wird schneller, ab 20 Spielern, ab 10 Spielern und dann ist wirklich nur noch, das Ding geht runter und du musst irgendwie nur noch gucken, dass du irgendwo vernünftig reinkommst. Ja. Ja, das ist am Ende wirklich sau schnell. Ja, Krass, schön. ja, das würde ich gerne auch mal spielen. Habt ihr auch irgendwie noch so Anekdoten? Also wie gesagt, mein Opa spielt seit gefühlt 20, 25 Jahren nichts anderes außer Tetris. Ja, das ist natürlich Ansonsten auch eine schöne Geschichte. habe ich mit Yvonne, die ja eigentlich überhaupt, also meine Frau, die eigentlich gar keine Videospiele spielt, habe ich ab und zu, spielen wir mit dem Linkkabel hier eine Runde Tetris, weil die das von früher halt auch noch kennt. Aber ansonsten ist halt, ja, wenn ich Langeweile hatte oder irgendwie mal habe ich, man kann immer eine Runde Tetris spielen, so. Selbst wenn man nur 5 Minuten Zeit hat, für eine Runde Tetris reicht es eigentlich Ja, immer. das stimmt. Ja, und Paki, du hast gesagt, du bist ja eigentlich gar nicht so ein großer Tetris-Spieler, Nein, ne? ich hab nicht so viel Tetris-Anekdoten. Also ich, wie gesagt, immer mal ein paar Minuten. Wenn ich an Tetris denke, denke ich halt immer an die Mutter meines Kumpels, die in ihrer ziemlich oldschool-mäßigen Küche damals saß, mit so einer Holzeckgarnitur, Schön. wie man die früher in der Küche hatte, am Küchentisch. Und die hat dann da Tetris gespielt. Das war nicht, ist immer so, ist so ein Bild so. Und Tetris, ich habe da auch nur gute Erinnerungen, aber das ist jetzt nicht so mein Favorit einfach. Muss ich dazu sagen. Aber vielleicht haben unsere Hörer ja noch ein paar coole Tetris-Anekdoten. Mit Ähm, Sicherheit, und, ja, die würde ich und, und gerne vielleicht haben wir hören, noch ein ja. paar Ja. Tetris-Fans unter unseren Hörern, da auf jeden Fall Es ist mal halt. Bescheid sagen, ne? Tetris ist halt auch ein popkulturelles Phänomen, ne? Also, Ja, das na ist in klar, so ich meine, vielen ich habe letztens sogar Filmen Kissen gesehen von aufgetaucht. Tetris. Was hast du gesehen? Ich habe Kissen gesehen, Ach so, Tetris Kissen, Kissen, ja. also die in der Form waren dieser Steine, dass man die sich halt auf die Couch legen kann. Und dann kannst du halt dann Tetrissen. hast du halt das Quadrat und das Z und das L, das kannst du kaufen. Oder eine Tetris-Lampe habe ich letztens gesehen, Oh, die ist schön, ne? die du so selber zusammenstecken kannst. Genau, die Ja, ist dann irgendwie werden. magnetisch oder was weiß ich, die kannst du so Genau. zusammenstecken, die ist echt toll, ja. Du Dann kannst werden sie die aber so auch von hinten nicht. beleuchtet und T-Shirts und Ja, all ja. sowas. Ne? Klar, Kühlschrankmagneten und Tetris spielt klar. im Grunde, Kühlschrankmagnet oder Tetris spielt im Grunde in einer Riege mit Pac-Man, sag ich mal. Ne? Das ist so Ja. popkulturell Ja, drin, absolut. das ist so. Das ist Ja. so. Es gab sogar eine Autowerbung, ich weiß gar nicht mehr von welchem Hersteller, wo es darum ging, wie viel Sachen man so bei einem Ausflug beispielsweise in den Kofferraum kriegt. Und dann haben die tatsächlich die Tetris-Melodie aufgegriffen und dann auch so ein Gag sich daraus gemacht, sodass dass die Sachen, die reinpassten, die Koffer und die Skier und so weiter, die hatten alle zufälligerweise auch so Formen, die so ähnlich aussahen wie Tetris-Steine. Und dann hat er das dabei auch mal so auch so gedreht quasi immer um 90 Grad und geguckt, ob das dann besser in den Kofferraum reinpasst, ne? Und bei einer Sache hat er sogar auch so eine Art Unterbautechnik angewendet und dann machte das irgendwie plöpp und dann passte der letzte Gegenstand auch noch in den Kofferraum und dann war die Werbung halt zu Ende irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Hersteller das ist. Vielleicht kann ich Aber ist das in den natürlich Blog mal verlinken. Sehr witzig. Tetris ist natürlich auch ein Spiel, was schon so ein bisschen auch räumliches Denken so Total. oder fördert, ne? Also ist jetzt Ja. ja nicht völliges sinnfreies Buttongemäsche da so, Nee, ne? vor Ist allen halt Dingen, wenn du immer. das auf hoher Geschwindigkeit spielst, ist Ja, es ja auch eine ja. Hand-Auge-Koordination, wie du reagieren musst. Du bist ja, Ja. und das ist eigentlich das, was der Tetsuya Mizoguchi mit dem Tetris-Effekt gemacht hat, dieses In-the-Zone-Sein, ne? Also in so einer Trance quasi Ja. sein und nur noch zu agieren und nicht zu, oder nur noch zu reagieren und gar Zu nicht mehr darüber, reagieren, genau, genau. nicht darüber nachzudenken, irgendwie, was ich jetzt gerade mache, sondern einfach nur auf das zu reagieren, was da gerade passiert. Das hat er sich zu eigen gemacht und zunutze gemacht für dieses Tetris-Effekt, weil du halt dann irgendwann in der Zone bist und gar nicht mehr. Also, wenn ich das zum Beispiel spiele, oder generell, wenn ich Tetris spiele, es wird richtig schnell, wenn der Schwierigkeitsgrad hoch ist, weil es schneller ist, dann denke ich nicht mehr nach, dann mache ich einfach, ne? Und das geht auch nicht anders, weil du einfach nicht genug Zeit hast zum Nachzudenken. Und das ist richtig krass. Ja, Ja. so ist das. Genau, nee, aber sonst, bei mir ist Tetris, ich hab da nicht mehr viel zu sagen zu dem Thema Tetris. Außer, dass ich mal gucke, dass ich mir halt vielleicht noch mein OVP hinstelle. OVP ist echt ganz Ja, schön. Ja. aber Ja, ist halt ist auch halt so ein. auch cool. Ist halt Es ist echt immer so so ein ein Running Gag, 70er Retro. wenn ich irgendwo beim Umzug mithelfe, heißt dann immer: Christian, du spielst doch Videospiele, kannst du nicht mal wie Tetris das Auto packen? Ja. Das ist immer klar, witzig gemeint, aber funktioniert ja nicht. Wenn die dann zu mir sagen, du spielst doch immer Videospiele und Street Fighter, kannst du dich mal um das Auto kümmern, dann muss ich dann plötzlich da draufhauen und Ja, sofort genau, treten. an die Bonusmission von Ja. Street Fighter denken, ne? Ja. Nee, So ist es, wenn Leute. ihr keine Sachen mehr Haben wir doch knackig 1,5 Stunden ungefähr. Finde ich gut. Ist doch eine gute Zeit für Tetris. Ja. Genau, dann würden wir uns auf jeden Fall mal bei den Zuhörern, denn ihr konntet uns ja nicht sehen, das ist ja ein Podcast, möchte ich mich bedanken fürs Zuhören, meine allererste Folge als Host. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Gameboy-Sachen hören wollt oder irgendwelche speziellen Spiele, dann könnt ihr uns gerne mal Bescheid sagen. Auch andere Themen könnt ihr uns gerne mal Bescheid sagen, worauf ihr Bock habt. Und wenn meine beiden Jungs hier nichts mehr zu sagen haben, habt ihr noch was zu sagen? Ich muss nur obligatorisch einmal wie immer darauf hinweisen, dass wir uns immer über 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes freuen und natürlich auch über jegliche Mund-zu-Mund-Propaganda und Kommunikation und Interaktion auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Also schreibt uns auf Instagram, Pixel und Plastik, sind wir eigentlich überall zu finden unter dem Namen, YouTube, Facebook etc. Und wenn ihr uns privat folgen oder mit uns schnacken wollt über Spiele, Filme, Videos oder Toys irgendwie, dann könnt ihr das auch gerne tun. Ja, ihr könnt unsere uns privat Profile, einfach folgen und hinterherlaufen. Genau, ihr könnt uns in der Stadt verfolgen antippen. Auch und stalken. Ja, genau. Ja, es wird einfach so verfolgt gerne. Von so Menschen. So. Die sagen und also auf den Social-Media-Kanälen folgen, meinte ich. Unsere Profile sind verlinkt im Blog, also von daher ruhig ran an den Speck und ja, wie gesagt, immer gerne 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden wir mehr gesehen und können mehr gehört werden. Und das wollen wir doch alle. Genau. Dann würde ich euch beiden einen schönen Abend noch wünschen, jetzt um Punkt 1 Uhr nachts. Ja, sehr gut. Und den Zuhörern einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Und dann sehen wir uns oder hören uns sehr bald wieder. So ist es. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersaurier. Oh, auf Wiedersaurier, Entschuldigung. Das ist ja mein Spruch, ich wollte es nur sagen. Weil ich kann keine Pixel-Plastik-Folge ausgehen lassen, ohne dass ich es sage. Ja, gut, okay, dann machen wir jetzt Ende. Pixel und Plastik. Outtakes. Wir können ja mal so wie die Aerobic im Fernsehen. Und 1 und 2 und 3 und 4. Das Problem ist, glaube ich, auch da, einfach da waren Latenz, wir, ey, ne? Da waren wir beiden jetzt aber jetzt genau richtig, hör mal. Ja, guck mal. Nee, bei mir war einer jetzt, hat wieder nicht aufgepasst. Bei mir war zum Beispiel einer von euch vor und der andere dahinter. Echt? Ich habe Paki und mein Klatschen genau gleich gehört. Ich habe das so gehört. Das ist doch scheiße, was ist denn das? Zencaster-Verzögerung. Ach so, ja, du hast recht. Okay. Die Frage ist jetzt, wie fangen wir an zu. Also heißt, zählt jetzt einer bis vier, damit wir dann anfangen, alle bis vier zu zählen. Ja, genau, ja. So machen wir es, Paki. Ich zähle bis vier und dann zählt ihr auch mit mir zusammen bis vier. Und auf vier klatschen wir. Es könnte nicht komplizierter werden. Oder du zählst bis 4 und wir steigen bei 5 ein und zählen bis 8. Ja, können wir auch. Ist ein bisschen, auch, ist gut, ein bisschen organischer, weißt du? Ja, okay, können wir von mir jetzt auch machen. Dann mache ich das so. Aber auf 8 klatschen. Ja, okay. Okay, pass auf. Machen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, wir machen es noch einmal. Wir machen noch einmal. Pass auf, einmal noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alter, hör doch mal auf zu lachen. Du hast angefangen, Alter. Outtakes. Ja, also, ich, klar, also ich meine, für umsonst, ne, da stelle ich keine Frage, macht auf jeden Fall Spaß. Mal gucken, wie lange ich da dranbleibe. Dennis, du, wie ist es mit der PS4-Version aus? Die muss man, glaube ich, kaufen, ne? Dennis ist eingeschlafen. Dennis ist eingeschlafen. Jetzt haben wir unseren ersten Einnicker. Dennis ist weg. Oder ist vom Stuhl gefallen. Nee, ich bin tatsächlich noch da, aber ich habe gerade echt, ich bin mal kurz ein bisschen weggetreten gewesen. Was muss man kaufen? Die PlayStation 4-Version. Die PlayStation 4-Version. Die muss man, glaube ich, kaufen, ne? Ich. Von Tetris 99 oder. Nein, von Tetris Effect 99 gibt es da nicht. Wollte gerade sagen, ach, gibt's 90? Gar nicht. Nein, nein, gibt's Switch gar nicht. Exklusiv. Ach so, das ist Switch exklusiv. Guck mal, da habe ich schon wieder totale Unwahrheiten hier erzählt.